Also die Aufnahme läuft. Wir haben zwei Aufnahmen momentan. Dann kommen wir wieder zur Tagesordnung. Gibt's Anmerkungen, Änderungswünsche, Ergänzungen zur Tagesordnung? Anscheinend nicht. Dann kommen wir zum ersten Punkt: Diskussion über die allgemeine Finanzlage. Es ist schon ein Dokument dort verlinkt. Ich weiß jetzt nicht genau, welchen Stand das hat. Ich habe da eine Kopie gezogen von dem, was der Geldbürger immer pflegt. Halt eine Kopie, dass das Originaldokument von ihm dann halt nicht geändert wird. Aber das ist halt der letzte Stand, den er eingetragen hat. Und das ist eigentlich, müsste eigentlich ziemlich aktuell sein, da schon Bavü wieder mit in dieser Verteilung drin ist. Also das letzte Mal habe ich es gesehen, da war Bavü noch draußen. Dann wird es wohl aktuell sein. Ich hatte ja auf die interne Liste vorhin noch mal was geschickt mit dem, was ich gestern gezogen habe. Können wir mal kurz die Summe vergleichen, dann sieht man ja, wie weit das passt. Ach, da oben, ich bin gerade bei 2008 da in der Tabelle. Lothar, ich finde es immer sehr schwierig, sich gedanklich in Arbeiten anderer hineinzuversetzen. Vielleicht kannst du einfach drei Sätze mal erklären zu dem Ding sagen und vielleicht sagst du mal, welches die entscheidende Zahl ist, die uns nämlich interessiert, nämlich die Größenordnung, was denn in 2016 zu verteilen ist. Das kann ich dann aber nicht direkt anhand der Tabelle, die Andreas da eingetragen hat, sagen, weil, wie du schon gemeint hast, ist es schwierig, sich in andere Leute Sachen reinzuarbeiten. Deshalb gehe ich mal auf das, was ich verteilt hatte, rum. Da kommen wir auf eine zu verteilen, also insgesamt Parteienfinanzierung. Wären dann 1.056.733 Euro. Und Länder, die in Topf einzahlen, wären Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Unter der Annahme, dass alle 100% einzahlen, das heißt keinen Beschluss über Kürzung machen, wäre die zu verteilende Summe 390.588 Euro. Mache mal kurz eine Beispielrechnung, wenn alle auf 80% gehen. Na, bei du hast jetzt 25, 15.000 mehr bei 100 als das, was Geldpirat ausgerechnet hat, und Geldpirat hatte bei 80% 341.600 ausgerechnet. Also wegen 15.000 mache ich mich jetzt nicht heiß. Also man kann mal sagen, so zwischen 350 bis 380.000 irgendwie. Ja, also ich komme auf 356.000, wenn alle auf 80% gehen würden. Und das dürfte dem Ganzen am Ende schon relativ nahe kommen, weil es sind zwar noch nicht alle Landesverbände fertig mit dem Rechenschaftsbericht, aber ich gehe mal davon aus, der größte Teil der Einnahmen dürfte richtig gebucht sein. Entschuldige, nur fürs Protokoll. Also ihr geht, sowohl der Bayer als auch du geht jetzt davon aus, dass wir in 2016 einen Betrag, der irgendwo zwischen 100, 350 und 390.000 Euro liegen wird, den es gilt, in der Grundversorgung aufzuteilen, richtig? Der in den Länderfinanzausgleich reinkommt, wo dann zuerst die Grundversorgung abgeht und dann die Verteilung über den Länderfinanzausgleich kommt. Alles klar, die Zahl habe ich jetzt aufgeschrieben. So, damit haben wir schon mal zumindest in dem Bereich einen entsprechenden Überblick. Die Frage ist natürlich, wie gehen wir weiter? Weil wir haben ja so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Einerseits muss man, um zu sehen, um damit das Gremium hier sagen kann, wie viel kann man in die Grundversorgung reinpacken, braucht man einen Haushaltsplan vom Bund und ein bisschen auch von den Ländern, damit die wissen, wie viel da ist. Aber um einen Haushaltsplan vom Bund zu erstellen, muss man natürlich einigermaßen wissen, mit was für Beträgen kann man da rechnen. Wo muss der Bund Sachen komplett alleine tragen in dem Bereich? Das heißt, hier müssen wir jetzt mal sehen, wie wir vorankommen. Hat da jemand Vorschläge zu? Entschuldigung, Nur ganz kurz zur Verfahrensablauf, dann auch wegen des Protokolls. Wollen wir wieder mit Wortmeldungen arbeiten und sollen die Leute sich unten wieder reinschreiben mit ihren Fragen oder geht es jetzt auf Zuruf? Solange es kein Durcheinander gibt, würde ich sagen, einfach wer eine Lücke findet, sagt was rein. Wenn es mal ein bisschen durcheinander kommt, dann können wir immer noch auf Wortmeldungen umsteigen. Okay, dann war jetzt, glaube ich, Andreas, oder? Jo. Lothar, eine Frage. Hast du einen ungefähren Haushaltsplan schon zusammen? Weil das, was jetzt so rumgeistert, was einige im Bufo an Geld noch haben wollen und die Kosten, die ihr dieses Jahr hatte, zusammengenommen, erhöht also den Haushalt, ihr spart nirgends wo ein im Moment, sondern ihr wollt noch mehr Geld ausgeben. So, und gleichzeitig sinken aber eure Einnahmen garantiert auch. Also ihr kriegt 90.000 Euro weniger Parteienfinanzierung erstmal ab. Von Haus aus. Und die Mitgliedsbeiträge, da hast du dieses Jahr am Anfang des Jahres mit 8.000 Mitgliedern gerechnet, die zahlen. Wir haben momentan 6.300 und was Zerquetschtes, die bezahlt haben. Also da gibt's nächstes Jahr garantiert auch weniger Mitgliedseinnahmen als dieses Jahr. Also ich sehe da eine Riesendifferenz zwischen den Einnahmen, die ihr kriegt und den Wünschen, die die Bufo-Mitglieder haben. Und ich glaube nicht, dass die Bufo-Mitglieder jetzt erstmal noch anfangen sollen, denn ihre Wünsche oder ihre aufzuschreiben, was wir von ihnen haben wollen, das Budget, wenn wir jetzt von vornherein irgendwie feststellen, das können wir gar nicht finanzieren, was die eigentlich schon so grob überschlagen haben wollen. Also es wäre halt mal gut zu wissen, wie sind die groben Summen denn in den einzelnen Budgets? Weil ich gehe mal ganz grob aus, ihr habt momentan zwischen Wünschen und Einnahmen eine Differenz von 200.000 Euro, die euch fehlen. Wortmeldung? Ja, ich wollte das auch nochmal bekräftigen. Also für mich geht es auch nicht darum, wer sich jetzt was wünscht oder auch nur irgendwie, wie was in die Grundversorgung gepackt werden kann, sondern ich sehe einfach ganz, ganz wenig Geld und immer weniger Geld. Also letztendlich müssen wir uns langfristig vermutlich auf die Hälfte Geld sozusagen tendenziell einstellen. Also wir müssen uns also überlegen, was können wir also kürzen gerade. Stattdessen höre ich, naja, wir brauchen aber noch zwei volle Stellen im Vergleich zu diesem Jahr so. Also für mich geht das vorne und hinten überhaupt nichts dran und es hilft mir auch nichts, wenn ich das Ganze nochmal besser durchgerechnet habe. Für mich sind einfach die Erwartungshaltungen so unrealistisch, dass ich überhaupt gar nicht, also streng gesagt, ich habe eigentlich keinen einzigen Cent für irgendwas, was on top ist. So, ich muss mir eher überlegen, was ich sinnvoll finde, ist zu gucken, wo können wir Synergieeffekte finden, um Sachen zusammenzulegen. Gerade in der Bundes-IT ist es ja sicherlich der Fall und bei der Bundesbuchhaltung. So, das ist für mich die Richtung, wo es hin muss. Und für mich heißt es eigentlich eher, okay, von dem Länderfinanzausgleich, von dem Grund, der Grundversorgung, das sind für mich erstmal 0 Euro. Damit muss jetzt erstmal jemand kommen, mir klar machen, warum wir einen Synergieeffekt haben, wenn wir, keine Ahnung, eine zentrale Mitgliederverwaltung haben, die eine 450-Euro-Stelle hat. So sehe ich das. Und bevor da nicht sowas an mich herangetragen wird, kann ich da auch gar nichts zu sagen. Jetzt glaube ich aber, wird der zweite Schritt vor dem ersten gemacht. Zum einen will ich nochmal auf die Satzung verweisen und auch nochmal an unser Treffen im März erinnern und vielleicht schaut er auch nochmal in das Protokoll rein von dieser Arbeitsgruppe 202. Wir sollen die Grundversorgung definieren, die infrastrukturelle Arbeitsfähigkeit der Bundespartei widerspiegelt. Und da will ich im Gegensatz zu Lothar, ich bin nicht daran interessiert, an dem Haushaltsplan des Bundesvorstandes rumzudoktern. Die Frage für mich ist, was gehört in diese Grundversorgung? Und da, Fossi, bin ich dann wieder ganz bei dir. Dann, wenn wir da jetzt 5 oder 6 Punkte festlegen und da gehört Bundes-IT dazu, dann will ich natürlich schon erklärt haben, für was die Bundes-IT, die ähnlich wie Stefanie einen Budgetantrag stellen muss, sich dann vorstellt, was sie mit dem Geld machen will. Das muss sie uns dann erklären. Also ich denke, wir müssen jetzt ein bisschen eine Struktur aufbauen. Von daher denke ich, wäre es vielleicht sinnvoller, tatsächlich doch erstmal über die einzelnen Punkte dieser Grundversorgung zu sprechen, als wenn wir jetzt schon in Einzeldiskussionen wie Bundes-IT einsteigen. Das ist zu früh, weil wir ja noch gar nicht wissen, was die Bundes-IT will. Okay, Lothar hat ja schon in dem anderen Pad was rumgeschickt. wo er einige Vorschläge gemacht hat. Da fangen wir mal mit den leichten an. Gehen wir mal in die Bundesbuchhaltung und in die Software für die Bundesbuchhaltung rein. Dann hätten wir ja schon mal Sachen, wo wir sagen können, okay, das sehen wir so. Stefanie hat einen Plan uns vorgelegt. Da können wir auch drüber reden. Aber irgendwo ist in diesem Link, den ich verlinkt habe, ist da oben über der Zeile in der ganz obersten Spalte so eine graue Zeile hinterlegt. Wer dort eine Zahl einträgt, sieht die Auswirkung auf die Auszahlung an die Landesverbände. Das müssen wir auch im Auge behalten, weil in der Satzung steht halt, was wir als Grundversorgung definieren, müssen wir dem Bund geben. Ja, aber das ist doch klar, Andreas. Darum geht's doch, das wissen wir doch. Ja, diese Auszahlungsbeträge, die da stehen, die könnt ihr alle vergessen. Das Thema hat sich erledigt. Diese Auszahlung wird es ab 16 nicht mehr geben. Wir müssen jetzt sagen, womit wollen wir die Grundversorgung definieren? Wie viel Geld wollen wir dafür ausgeben? Und wenn dann noch was übrig bleibt, dann wird das über den Schlüssel an die Länder ausgegeben. Also die Länder, ihr müsst endlich verstehen, dass das Füllhorn zu ist. Das wird es nicht mehr geben. Bei der IT hatte ich ja schon gesagt, da warte ich noch auf genaue Daten. Aber wir können natürlich das machen, was Andreas vorgeschlagen hat, dass wir über Sachen schon mal gucken, ob bestimmte Sachen unstrittig sind. Buchhaltung würde ich als dritten Schritt dann nehmen. Ersten Schritt einfach mal so in die Runde gefragt. Der Wirtschaftsprüfer, gehe ich davon aus, der Betrag ist unstrittig. Das waren ja in diesen, also die kommende Rechnung wird entsprechend niedriger ausfallen, weil der Wirtschaftsprüfer etwas über die Hälfte von dem trägt, was wir an Malus vom Bundestag hatten. Das heißt, da werden das 31.000, also zwischen 31.000 und 32.000 Euro, je nachdem wie hoch die Auslagen sind. Das ist etwas, was wir in den letzten Jahren immer schon entsprechend den Länderfinanzausgleich ausgeteilt hatten. Findet ihr das unstrittig, dass wir das so weiterführen? Entschuldigung, ich muss widersprechen und ich frage jetzt ein Meinungsbild ab. Wir machen den dritten und vierten Schritt vor dem ersten. Ich bitte um ein Meinungsbild, ob es sinnvoll ist, dass wir jetzt über die einzelnen Punkte der Grundversorgung sprechen, und zwar den Oberbegriffen, ob wir jetzt in Detailfragen uns aufgeben. Okay, es gibt ein Meinungsbild, ob wir Oberbegriffe oder Detailfragen am Anfang klären sollen. Kannst du kurz Ja, Nein machen, weil sonst wird es kompliziert. Oberbegriff Ja, Detailfragen Nein. Wobei natürlich im Prinzip das ist jetzt eine sehr grobe Sache, weil nicht geklärt ist, wie detailliert Detailfragen sind, wie detailliert die Oberbegriffe sind. Aber ich hole gerade mal Klaus nach oben. Hallo Klaus. Und ich gehe dann in den Zuhörerraum, okay? Hallihallo. Hört man mich einigermaßen? Jo. Sogar sehr gut. Wunderbar, Klaus. Da ist jemand im Sprechenraum. Wie wollt ihr damit verfahren, Lothar? Entschuldigung, war ein Fehler. Erwischt, Sammy. Sorry, war ein Fehler. Bevor du das Meinungsbild nochmal abfragst, noch eine Rückfrage. Was meinst du jetzt eigentlich mit Oberbegriffen? Wir hätten dann nur die Oberbegriffe, was der Teufel, Buchhaltung, IT und was? Da können wir dann bloß sagen, ja, wir nehmen Teil der IT in die Grundversorgung. Bingo! Und dann sind wir sowieso wieder bei den Detaildingern, da können wir auch gleich in das Detail gehen. Naja, wir müssen doch erstmal eine Struktur haben, über was wir reden. Ja, geht mal bitte in dieses PET GV 216. Ja, und da seht ihr, dass Lothar schon an dem Gerüst, was wir uns im März erarbeitet haben, Zahlen gelegt haben. Aber da stehen zum Beispiel auch noch eine ganze Menge Bereiche, die nicht erwähnt sind. Und wenn wir eine Struktur festlegen wollen, von der wir glauben, dass sie zur Aufrechterhaltung der Arbeit unserer Bundespartei sinnvoll erscheint, dann sollten wir doch erstmal die einzelnen Punkte festlegen. Und der zweite Schritt muss heißen, meiner Meinung nach, analog wie Steffi, müssen Geschäftsbereichsverantwortliche benannt werden und die müssen bis zu einem Termin X ihr Budget vorlegen. Und erst dann, wenn wir wissen, was die im Einzelnen wollen. Lothar hat jetzt bei der Bundes-IT die Punkte der Vergangenheit genommen. Ja, weiß ich denn, ob die das in 2016 wieder genauso machen wollen? Das ist doch alles Kaffeesatzlesen, was wir jetzt hier machen. Wenn ich da noch was dazu sagen darf, selbst es geht ja nicht darum, ob der Bund das genauso weitermachen will wie in der Vergangenheit. Es geht ja darum, ob wir das so weitermachen wollen. Da sind ja offensichtlich auch horrende Ausgaben in der Vergangenheit geschehen, die überhaupt nicht mehr sinnvoll sind in der Zukunft. Klaus, das ist ja völlig richtig. Nur wir brauchen doch jetzt nicht über Ausgaben der Vergangenheit zu diskutieren, wenn wir die Wünsche und Planungen für 2016 nicht kennen. Wir brauchen doch erstmal die Planungen, um dann zu sagen, ob wir das für sinnvoll halten oder nicht. Richtig. Und Bestandteil der Planung ist auch erstmal überhaupt darzulegen, wie war es denn in der Vergangenheit? Ich habe ja noch nicht mal die Zahlen der Vergangenheit. Ich weiß ja gar nicht, was Pets gekostet haben, was ein Wiki gekostet hat und so weiter. Das ist ja alles offen. Solange man das nicht kennt, kann man ja auch nicht in die Zukunft planen. Diese genaue Aufteilung der Ressourcen der IT auf die verschiedenen Sachen, das ist halt was, das versucht Christoph momentan zusammen mit Boris zusammenzustellen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie weit die da sind. Also ich fürchte ehrlich gesagt nicht wahnsinnig weit. Ich habe mich vor einer Weile mit Wolfgang Steiner unterhalten. Der hatte ja auch sich in dem Bereich umgetan und versucht zu eruieren, was gibt es für Services und wie kommt man dazu zu ermitteln, was die eigentlich gekostet haben in der Vergangenheit. Das Interessanteste, was ich von ihm gehört habe, war die Geschichte mit dem Streaming-Server, der angeschafft wurde, der nie wirklich genutzt wurde, und mit der Flatrate für die Internetverbindung mit 12.000 Euro im Jahr, was jetzt ja offensichtlich gekündigt worden ist, was sich nie gerechnet hat, was nie genutzt worden ist. Das war ein totales Missmanagement, das hier in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und das muss aufhören. Diese Dinge müssen offengelegt werden, bevor wir überhaupt darüber diskutieren können, was aus diesem Länderfinanzausgleich dann da mitfinanziert werden kann. Also ich habe um ein Meinungsbild gebeten. Ich würde schon mal bitten, dass wir das jetzt vielleicht mal abfragen. Ich darf nur noch mal dazu sagen, an der Vergangenheit ändern wir nichts mehr. Und ob wir nur feststellen, dass Missmanagement betrieben wurde oder nicht, ist eigentlich wurscht. Ja, Fakt ist, wir sollen für 2016 Geld verteilen. Und dafür muss uns ein Budgetantrag vorgelegt werden. Steffi hat es uns vorgemacht, die hat ein super Ding dahingelegt und daran müssen sich die anderen Geschäftsbereiche jetzt halten. Und das muss jetzt relativ bald passieren. Also erstmal, du hast das Meinungsbild abgefragt, Oberbegriffe oder Details. Ich breite den Thema das jetzt einfach mal durch, weil ansonsten kommen wir nie dazu. Fangen wir von oben an, Akamir. Also wie gesagt, Obergriffe ja oder ja oder nein, Oberbegriffe, sag mal einfach mal. Akamir? Ja, erstmal die Oberbegriffe. Anru? Okay, machen wir es, Oberbegriffe. Ernst? Ernst, ich sehe zwar, dass deine Lippen rot sind, aber ich höre dich nicht. Schreib's im Mumble-Chat. Gehen wir inzwischen einfach mal eins weiter. Er kann ja noch nachtragen, Fossi. Jo. Ernst hat eben ja geschrieben, aber die Details einsehbar, aber ich sehe das als ja. Geldpirat? Ja, gerne, wobei wir mit Sicherheit dann auf das Thema Bundes-IT kommen, das ist einfach der größte Posten. Agi? Hat ja geschrieben, Jeanette? Jo. Ich finde Details inzwischen eigentlich eher wichtig, deshalb stimme ich einfach mal mit nein. Martin? Enthaltung. Martin, Enthaltung. Michael? Ja. Steffen? Ja. Steven? Ja. Bernd? Na gut, wir haben, egal wie Bernd jetzt abstimmt, wenn er jetzt nicht sagt, haben wir eine große Mehrheit für ja im Meinungsbild. Wollen wir dann vielleicht mal in dieses Pad GV216 wechseln? Martin hatte eben noch eine Wortmeldung. Ja, aber das jetzt schon wieder losgeht. Also eigentlich wollte ich mich sehr zurückhalten heute, aber auf welcher Grundlage, also letztens ist mir aufgefallen, dass diese Meinungsbilder echt meinungsbildend genutzt wurden. Ne? Und auf welcher Grundlage wir das durchführen, ist mir auch nicht ganz klar. Nur mal so, ne? Also bitte damit äußerst sparsam umgehen. Hi. Hallo. Was willst du? Ich habe mal eine Verständnisfrage. Und zwar, wie man eigentlich in der gegenwärtigen laufenden Sitzung irgendwie diese steile These raushauen kann, dass die IT nicht ausreichend kommuniziert hat, was sie braucht oder was sie will. Also, Leute, wir brauchen da irgendwie offensichtlich einen ganz massiven Realitätsabgleich. Ich erinnere mich an unendlich gelaufene Diskussionen Anfang des Jahres, ja, wo bestimmte Personen irgendwie das übernommen haben und versucht haben, das irgendwie aufgrund der Sachlage gerade zu bekommen. Ja, jetzt sind wir, was schreiben wir denn jetzt? Wir schreiben 10, ja? Also da sind Monate ins Land gegangen, ja? Ich lausche dieser Versammlung und hier wird plötzlich kommuniziert, die IT hat nicht kommuniziert, was sie braucht oder will. Also Leute, Realitätsabgleich bitte jetzt. Also das könnt ihr mir nicht erzählen. Also dazu kurz, was wir halt angefordert haben, was momentan noch zusammengestellt wird, ist vor allem mal so ein bisschen detailliert, welche Dienste kosten uns wie viel, weil wir können uns gegebenenfalls nicht mal alle Dienste leisten und das müssen wir abschätzen können. Oder seht ihr das anders, Kollegen? Vollkommen richtig. Absolut. Und darum geht es jetzt halt einfach. Gut, möchte ich nochmal ganz kurz darauf antworten. Die laufenden Kosten sind aufgrund der letzten Jahre eigentlich relativ klar. Anfang des Jahres haben bestimmte Personen versucht, das auf ein in Anführungszeichen gesundes Maß irgendwie zu stutzen, ja. Und ihr könnt mir doch jetzt nicht wirklich erzählen, dass das nicht kommuniziert worden ist. Also die fixen Kosten, die sind klar. Jetzt wird irgendwie gerade versucht, das Baby am Laufen zu halten und die Kosten zu reduzieren, und zwar seit Anfang des Jahres. Jetzt sind 10 Monate ins Land gegangen und wie gesagt, ich habe jetzt aufgrund eurer laufenden Diskussion nicht wirklich den Eindruck, als wenn ihr wisst, was ihr macht. Das ist der Punkt. Wir wissen schon, was wir tun. Wir sollen nämlich Geld verteilen. Das Problem aber ist, dass uns die Grundlage dafür fehlt. Wenn du sagst, die Kosten sind völlig klar, dann kommunizier sie doch. Sag doch, was die Kosten sind. Ich weiß es nicht. Also jetzt nochmal. Also ich kann das auch ein bisschen konkretisieren. Die Kosten der letzten Jahre dürften ja euch irgendwie klar sein. Wie heißt noch der Hamburger, der das jetzt irgendwie versucht, irgendwie in relativ ruhige Gewässer zu bekommen? Der Fotograf, wie heißt er noch? Fällt mir ein Name im Moment nicht ein. Du meinst Boris. Genau. Boris ist da ja irgendwie seit Monaten am Machen und am Tun. Und ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass der nicht irgendwie kommuniziert hat, ich habe jetzt irgendwie, was weiß ich, eine preisliche Optimierung hinbekommen und das, was wir brauchen, kostet Betrag X. Also Entschuldigung, es ist Anfang des Jahres, gab es ein Verwaltungstreffen in Stuttgart, da hat Boris eine Zahl genannt oder zwei Zahlen genannt. Er hat gesagt, wie viel notwendig sei, um die IT so in der Weise am Laufen zu lassen oder am Laufen zu halten, wie es überhaupt notwendig wäre. Er hat eine Zahl genannt, aber nicht diese Zahl begründet. Es wurde nicht belegt, wie denn tatsächlich diese Zahl zustande kommt. So, jetzt Monate später höre ich, dass 12.000 Euro pro Jahr ausgegeben worden ist für eine Flatrate, für eine Internetverbindung, die de facto nicht genutzt worden ist. Sorry, nein, wir sind nicht informiert, wofür was ausgegeben wurde in der Vergangenheit. Es hat uns niemand informiert und ich weiß, dass Wolfgang Steinert sich seit Monaten darum bemüht und nicht an die Zahlen herankommt. Und Christoph bemüht sich offensichtlich auch und kommt nicht an die Zahlen heran. Also es stimmt mit dem, was du sagst, schlichtweg nicht überein. Es reicht nicht nur zu sagen, die Zahlen sind bekannt. Es müssen detaillierte Zahlen auf den Tisch gelegt werden. Das ist bis heute nicht geschehen. Also wenn du über solche Patzer irgendwie stolperst... Können wir bitte zum Dingens bekommen, weil wird hier sonst ein Gespräch zwischen dir und den allen Leuten. Ich lehne es ab, irgendwie mit dir zu kommunizieren, solange du dein Mikrofon nicht im Griff hast. Ja, und jetzt nochmal irgendwie zu Geldpirat. Wo ist denn der? Lothar, wir müssen das beenden. Tut mir leid. Dann sperr den bitte. Genau, weil es unbequem ist, ne? Also ich meine. Nee, weil du einfach störst und dich an einem Punkt festhältst, der jetzt nicht diskutiert wird. Ja, wir sind hier die Landesschatzmeister und tut mir leid, dass wir haben hier eine Tagesordnung und in der müssen wir jetzt einfach fortfahren, sonst sitzen wir heute Nacht um 12 noch da. Wir haben ein Meinungsbild. Ich weiß, wir sollen vorsichtig damit umgehen, aber tatsächlich ist es so, dass die Mehrheit, glaube ich, der Auffassung ist, dass wir doch jetzt nochmal über die Punkte dieser Grundversorgung sprechen sollten, damit eine Struktur festgelegt wird, an der wir uns entlang arbeiten können. Lothar? Okay, also das, was hier in Berlin so als Oberpunkte festgelegt waren, waren Bundesbuchhaltung, Versicherung, Bundes-IT, Mitgliederverwaltung, Wirtschaftsprüfer, P-Shop, Bundespresse. Gibt es Meinungen dazu? Die Diskussion hatten wir ja im März geführt. Ich denke, dass das schon die wesentlichen Punkte sind. Interessanter fände ich die Bereiche, die wir jetzt nicht aufgeführt haben. Ich kann natürlich allerdings nicht beurteilen, inwieweit die über den Bund abgewickelt werden müssen. Das ist, was ist mit den Geschäftsbereichen? Seht ihr in diesem Protokoll GV 216, was ich da offengestellt habe? Darf ich mal? Ja. Du hast ja gesagt, du willst jetzt den neuen Haushaltsplan des Bundes auf Geschäftsbereiche aufteilen. Den aktuellen Haushaltsplan, den du hast, hast du ja, ich habe auch noch was unten drunter ins Bett geschrieben, andere Sachen drinstehen. Zum Beispiel eine Bundesgeschäftsstelle. Frage wäre die nächste Diskussion, ist das komplett bunt oder können wir uns das dann auch vorstellen? Das ist so ein Ding, was nämlich noch offen ist, was dieses Jahr der Bund bezahlt, komplett, also und zusammen mit Berlin halt die Miete und was hier noch nicht aufgeführt ist. Also ich persönlich, auch wenn ich momentan für den Bund spreche, gehe nicht davon aus, dass der gesamte Bundeshaushalt in Grundversorgung reingenommen wird. Das ist halt klar. Das sind aber so Kosten, die wir dieses Jahr hier noch hatten. Wir hatten zum Beispiel auch noch, wenn ich das so sehe, gibt es hier noch internationales Flaschenpost, DSB, Themenveranstaltungen, Themenbeauftragte Reisekosten. Da fragt ja jetzt schon die Stelfboy GEF wieder an nach Reisekostenbeteiligung der Landesverbände an dem Treffen. Beauftragte Reisekosten. Ja, das, warum das momentan bei den Landesverbänden angefragt ist, ist einfach, dass die gegenwärtigen Einnahmen in diesem Jahr komplett durch alles andere aufgefressen wird. Durch das Minimale, was der Bund leisten muss. Das ist jetzt natürlich, wenn im nächsten Jahr bestimmte Sachen in die Grundversorgung reinkommen, dann hat der Bund entsprechend Luft, solche Sachen wie treffende Themenbeauftragten alleine zu stemmen. Hört man mich? Oh, hallo, guten Abend. Haki, ich habe dich gerade nur gesehen und nur ganz leise Wispern gehört, aber nichts verstanden. Das war die Frage, ob er mich hört. Hallo, hallo? Nur ganz, ganz leise. Jetzt besser? Etwas. Ne, besser als nichts. Okay, guten Abend. Guten Abend, na dann leg mal los. Nee, ich wollte nur gucken, ob das Mikro geht. Ich bin schon die ganze Zeit dabei. Ich höre zu und schreibe, weil das Mikro offensichtlich nicht so gut funktioniert. Also jetzt einfach so, meine persönliche Ansicht ist, mit den Sachen, die hier jetzt schon in Berlin als mögliche Punkte der Grundversorgung definiert worden sind, ist man im Prinzip schon wesentlich höher, also so hoch, dass man von dem Gesamttopf eigentlich kaum noch mehr erwarten kann. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht. Ja, das kann man sehen, wie man will. Es ist ja nicht, ich denke mal, es ist ja nicht daran gedacht, die gesamte Bundes-IT komplett jetzt aus diesem Topf zu bezahlen, was immer denn dann als Zahl tatsächlich sich herausstellt, was in Zukunft die Bundes-IT braucht. Wir haben ja in der Satzung schließlich drinstehen zwei Dinge. Nicht nur, dass wir definieren, was in die Grundversorgung reingehört, sondern auch in welcher Höhe dieser einzelnen Punkte in die Grundversorgung reingehört. Also wir können ja sowieso bei jedem einzelnen Punkt nochmal sagen, davon 10%, davon 20%, davon 50%. Insofern ist es letzten Endes etwas, wo wir ganz viele Stellschrauben haben. Und von daher glaube ich, ist es auch sinnvoll zu sagen, wir nähern uns mal von zwei Seiten. Auf die eine Seite sind diese Oberbegriffe, was ist es denn überhaupt, was wir uns vorstellen können, was in die Grundversorgung reingehört. Die andere Seite ist, wie viel Geld haben wir denn überhaupt zur Verfügung? Wie viel wollen wir uns denn als Landesverbände, sage ich jetzt erstmal, leisten, aus der innerparteilichen Umverteilung überhaupt rauszunehmen in diesen Topf? Und dann hat man mal eine Klammer, in der das Ganze sich bewegt. So, und ob ich jetzt das eine etwas höher setze und das andere rausschmeiße und dann trotzdem auf dieselbe Summe komme, spielt ja unterm Strich keine Rolle. Am Ende zählt ja dann nur, wie viel der Bundeshaushalt entlastet worden ist und der kann sich dann selber überlegen, wie viel dann von dem verbliebenen Geld noch wohin eingesteckt wird. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch eine vernünftige Struktur haben, die man begründen kann. Also jetzt nur zu sagen, wir nehmen einfach so und so viel Geld und stecken es in den größten Posten und die anderen Sachen vergessen wir, macht auch keinen Sinn, weil das kann man nicht argumentieren. Wir müssen ja, was immer wir nachher herausbekommen, müssen wir begründen können, warum wir in was wie viel Geld hineinstecken. Das heißt, du möchtest im Prinzip einen gesamten Haushaltsvorschlag haben, wo man dann bestimmte Sachen reinnimmt. Naja, also mich würde schon einfach mal der andere Blickwinkel interessieren. wie viel können wir uns, wie viel rechnen wir tatsächlich an innerparteilichem Finanzausgleich nächstes Jahr? Das können wir doch jetzt einigermaßen festlegen. Ich muss gestehen, ich habe jetzt aktuell nicht die Zahlen mehr rausgeholt, aber vielleicht hast du sie, Lothar. Das Protokoll. Okay, ich war jetzt die erste halbe Stunde ja nicht dabei. Aber da muss man doch mal eine Vorstellung entwickeln, wie viel davon wollen wir überhaupt herausnehmen aus diesem Topf. Den Topf komplett leer machen, kommt für mich ehrlich gesagt auch nicht in Frage. Das geht auch nicht. Es muss für die Länder auch was übrig bleiben. Also was ist überhaupt das Reservoir, das wir haben, das wir überhaupt ausschöpfen können? So, und dann kann man sich überlegen, wie verteilt man das vernünftig auf diese Posten, die eben festzulegen sind, die dann jeder für sich begründet werden müssen, warum dafür so und so viel Geld gebraucht wird. Da kann ich dir halt nur sagen, von meiner Seite aus ergibt das überhaupt gar keinen Sinn, weil ich sage dir, ich kann 0 Euro reingeben, weil wir haben kein Geld zu vergeben. So, wir brauchen alles Geld, um unsere Geschäftsstelle überhaupt halten zu können. Und wir können uns überlegen, wollen wir eine Mailingliste oder nicht? So, das ist für mich eine Diskussion, die wir führen können, sozusagen zentral beim Bund, oder machen wir das selber? Ansonsten kann ich dir halt nur sagen, ich kann kein Geld ausgeben für irgendwas. Ich kann nur ganz konkret Geld ausgeben für irgendeinen konkreten Service, weil den kann ich vertreten. Wenn wir jetzt sagen, gut, hier Hamburg gibt irgendwie, keine Ahnung, x Prozent ab oder x Euro, dann und wir dann überlegen, wie wir die verteilen, dann findet sich immer irgendwas, worauf irgendjemand gerne Geld ausgeben möchte oder das für seinen Geschäftsbereich als total essentiell sieht, keine Ahnung, Mitgliedsausweise zu drucken. So, stelle ich in Frage, brauchen wir das überhaupt? Brauchen wir nicht, meiner Meinung nach, sollten wir lassen. So, haben wir Geld gespart. Das heißt, so rum kommen wir auch nicht voran. So, letztendlich sehe ich hier halt in dem Protokoll oder in den Pads, die wir vorbereitet haben, nur ganz viele Fragezeichen, ganz viel nicht vorbereitete Sachen, ganz viel Informationen, die uns fehlen. Und ich finde die Frage ganz essentiell, wie kriegen wir jetzt überhaupt, sollen wir jetzt Beauftragte benennen? Bis wann sollen die uns überhaupt Zahlen besorgen? Ich glaube nicht, dass wir mit einer Diskussion an irgendwelchen Fantasiezahlen, sage ich mal, überhaupt weiterkommen hier. Aber Fossi, du müsstest doch jetzt eigentlich sagen können, was du maximal bereit wärst, von dem, was du bekommen könntest, abzugeben. Du kannst doch nicht sagen. Für irgendeine Grundversorgung 0 Euro. Wenn mir jemand sagt, ich mache euch eine Mailingliste, ein Liquid Feedback. Liquid Feedback brauche ich nicht, keine Ahnung. Eine Mailingliste und ein Redmine, dann kann ich da sagen, okay, dafür kann ich N Euro ausgeben. Nämlich das Geld, was wir sparen, wenn wir es selber betreiben. Michael? Entschuldigung, ich muss meine drei Gedanken sammeln. Ich weiß, ich nerve euch jetzt wahrscheinlich mit der Struktur. Fossi hat ja recht, auch wenn er natürlich grundsätzlich ich widersprechen muss. Wir haben eine Satzungsänderung durchgebracht. Die Frage nach der Grundversorgung steht jetzt in unserer Satzung drin. Wir müssen handeln. Wenn Hamburg der Meinung ist, dass wir für sowas alles kein Geld haben, ja, dann ist das eine Meinung. Aber nichtsdestotrotz kann ich nur drum bitten, die Struktur kann nur heißen, und da hat Fossi völlig recht, wir müssen Geschäftsbereichsverantwortliche haben, die uns zu einem Zeitpunkt X, und der kann jetzt nicht mehr allzu lange sein, uns analog, wie Stefanie das für das Genseck-Geschäft gemacht hat, einen Budgetplan vorlegen. Und anhand dieser Zahlen kommen wir genau dahin. Dann können wir nämlich überlegen, Fossi, ob wir bereit sind, dafür Geld auszugeben oder nicht. Du hast völlig recht, das klar, ist super. Kaffeesatzlesen, was wir machen. Hagi? Mir ist überhaupt nicht klar, wie jemand auf die Idee kommt, dass die Landesverbände die Grundversorgung finanzieren sollen. Kann mir das mal jemand erklären? Okay, machen wir es kurz. Wenn du das siehst, der Bund bekommt laut diesem in Berlin ausgehandelten Finanzratsbeschluss nur 15% der Parteienfinanzierung und 40% der Mitgliederbeiträge. Damit kann er das nicht mehr bezahlen, was er jetzt alles bezahlt. Das heißt, entweder er stellt Anträge an die Landesverbände, dass sie ihn unterstützen, oder wie wir das jetzt damals in Berlin halt so ausgehandelt hatten, wir machen so einen Topf Grundversorgung, wo wir die wichtigsten Dinge, die der Bund bis jetzt bezahlt, halt reintun und das vorneweg aus dieser Umlage abziehen. Weil halt, wie gesagt, die meisten Sachen, die parteiübergreifend bezahlt werden müssen, zahlt zum Zeitpunkt der Bund mit den 15%, und die Landesverbände bekommen halt 85% der Parteienfinanzierung ab. Also der größte Batzen bei seinen Finanzierungen wandert an die Landesverbände. Und der Bund mit dem bisschen Geld, was immer weniger wird, schafft es einfach nicht mehr, diese Kosten zu bezahlen. Und irgendwie müssen wir jetzt halt rausbekommen, was wollen wir uns da wirklich leisten und was sind diese Grundkosten. Da haben sie recht, aber es ist halt schwierig. Das habe ich verstanden. Aber, könnt ihr mich hören? Ja. Ja. Es geht aber schon auch um das, was kann die Bundesinfrastruktur, also so glaube ich, haben wir uns auch verständigt, für die Landesverbände leisten. Das heißt, was wir brauchen, eine Grundversorgung auf Bundesebene, die im Endeffekt sich jetzt in Landes- und teilweise sogar in Kreisverbänden in Doppel- und Dreifachstrukturen wiederfindet. Und wir haben viel Geld in die Hand genommen, um geht es nur auf das Beispiel IT, um diese IT in der Größenordnung aufzubauen und haben hier halt auch Leerstand oder Überkapazitäten, die innerhalb der Partei genutzt werden können. Und über den Punkt hätte ich schon gern gesprochen. Zumindest das Angebot, und dafür gehe ich wieder eben darauf ein, dass wir ein bisschen mehr Details brauchen, was können wir dann leisten, wenn wir zum Beispiel bestimmte Serviceangebote dort zentralisieren? Ja, Steffen? Ja, für mich ist das Ganze auch eine politische Entscheidung, gerade wenn wir über die IT reden. Wir haben gerade, nennen wir es mal ein Maximum. Und von diesem Maximum müssen wir uns irgendwann mal drüber unterhalten, was wollen wir als mindestens erhalten? Wie zum Beispiel wollen wir das PET erhalten? Was für mich eine politische Entscheidung ist, da wir momentan das drittgrößte deutschsprachige Etherpad haben und in Deutschland sogar das größte Etherpad betreiben, das viele nutzen, ist auch ein Politikum, wenn wir das einfach abschalten. Wenn wir in Wiki reingehen, um Datenbanken zu sparen, haben wir das Problem, dass wir dann auch unsere Erinnerungen etwas löscht und so Sachen. Das heißt, wir müssen uns auch Gedanken machen, wo wollen wir einen Haken ranmachen, was wollen wir uns erhalten, was brauchen wir noch, was brauchen wir gar nicht mehr, und da haben wir nicht nur finanzielle, sondern auch politische Entscheidungen zu treffen. Ja, aber das können wir ja nur, wenn wir die Kostenstelle dahinter sehen. Also wir müssten eben wissen, was kostet der einzelne Service. Das ist das. Also eine Zahl, die ich jetzt grundsätzlich weiß, ohne jetzt es direkt zu beziffern, mit was kostet jetzt das Wiki oder was kostet das Piratenpad. Das ist die Zahl, die Personalkosten plus 50.000 Euro um Neuanschaffung plus das Sache jetzt so zu erhalten, wie es jetzt da ist. Und dann ist die Frage, diese 50.000 Euro kriegen wir runter, wenn wir gucken, wie können wir das Ganze zusammenlegen oder was nicht mehr haben. Genauere Zahlen müssen wir mal gucken, dann müssen wir mal fragen, was der Boris und andere uns liefern können, aber das ist das, was mir bekannt ist, und da müssten wir dann wirklich gucken, wenn diese Zahl X steht, und da ist ganz egal, was jetzt Wiki, ob das jetzt 2.500 Euro kostet oder sonst irgendwas, dann relativ kleines, was wollen wir haben, was wollen wir nicht haben, wir haben eine Zahl 5.000, und wenn wir aus der Zahl 50.000 40.000 machen, müssen wir irgendwas abschalten. So, wie wollen wir jetzt weiter vorgehen? Ich meine, ich kann natürlich zu den Punkten, die dort stehen, die entsprechenden Ansprechpartner laut Bundesgeschäftsordnung dazu schreiben. Nur ein Vorschlag. Ich meine, unstrittig sind eventuell Versicherungen, oder? Wir haben hier im Bett den Posten Versicherungen. Das ist auch kein großer Posten. Kann man das so ausweiten, dass man eventuell die Landesverbände voll mitnimmt, weil das ist ja eine Teilversicherung. Oh, was würden dann für Kosten entstehen zum Beispiel, wäre so ein Gedankengang. Ansonsten denke ich mal, ist das ein Punkt, der ja doch ja vom ersten Mitglied bis zum Vorstand durchgreifend für alle gilt. Und da könnten wir uns relativ schnell einig werden. Einfach nur so ein positives Signal zu senden. Also zu dem Ausweiten, das, was hier jetzt an Versicherung steht, das ist die Vereinshaftpflicht. Das heißt, das ist dort, wo zum Beispiel, wenn irgendwo ein Plakat runterweht und Auto beschädigt oder sowas, was damit abgedeckt ist, sprich, das ist bereits auf alle Gliederungen runtergebrochen. Was da natürlich nicht mit drin ist, ist eine Geschäftsstelleninhaltsversicherung, weil das abhängig von jeder einzelnen Geschäftsstelle ist. wie groß die ist, was an Glas da ist und so weiter. Das heißt, das kann man nicht so pauschal auf alle runterbrechen. Aber zum Beispiel die Geschäftsstellenhaftpflichtversicherung ist da schon mit drin. Nur für die Bundesgeschäftsstelle oder für alle? Für alle Geschäftsstellen die Haftpflicht. Fossi, du hattest eine Wortmeldung? Ja, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass wir hier zielgerichtet irgendwie halbwegs in irgendeiner Art und Weise vorankommen. Ihr hattet euch ja schon mal ganz offensichtlich Dinge gedacht, da war ich ja nicht dabei, nämlich, dass Beauftragte benannt werden und die das mal alles eruieren. So, letztendlich stehen wir doch jetzt wie hier die Ochsen vorm Berg und sagen, okay, jetzt haben wir halt keine konkreten Zahlen und wir wissen alle, wir kommen ohne die konkreten Zahlen nicht weiter. Und letztendlich sehe ich auch nicht, was wir jetzt überhaupt eigentlich gerade diskutieren sollen, weil es ist ganz offensichtlich so, wir haben gesagt, bitte Vorstand, bitte liebe Geschäftsbereichsverantwortliche, liefert euch uns eure Zahlen. Bis jetzt haben wir einen Budgetplan von Stefanie bekommen für die Mitgliederverwaltung. Da könnte ich jetzt konkret Sachen zu sagen. Das fände ich sehr sinnvoll. Ansonsten sehe ich überhaupt gar nicht, also wir müssen auch eine Art in einer Metadiskussion, um es mal kurz anzufangen, jetzt mal irgendeinen Plan fassen, wie wir überhaupt zu einem Ergebnis kommen. Und ich sehe nicht, dass, wenn wir hier jetzt noch 3 Stunden über irgendwelche Fantasiezahlen diskutieren, dass wir irgendwo ankommen. So, wir können jetzt irgendwie gerne darüber reden, ob jetzt Versicherungen eher schön sind oder eher nicht so schön, sozusagen, und dass wir hinterher ein gutes Gefühl haben, aber wir werden so nicht zu einem Ergebnis kommen. Und wir brauchen das Ergebnis ja Ende des Jahres, wenn ich das richtig sehe. Und warum nehmen wir nicht den Weg, der sowohl schon in der Geschäftsordnung als auch in der Satzung steht? Vor Klaus habe ich mich gedanklich eingetragen gehabt. Wir haben noch nicht von allen die Zahlen, wobei die ursprüngliche Aussage in der letzten Sitzung war ja auch, dass sie bis zum 15. Oktober da sein sollen. Ich hoffe, dass bis spätestens dann die Leute was haben, aber wir haben natürlich auch schon teilweise von anderen Sachen durchaus Zahlen da, die belastbar sind. Das ist die Bundesbuchhaltung, das sind die Versicherungen, das ist der Wirtschaftsprüfer, P-Shop ist im Prinzip auch belastbar in der Form. Das heißt, ein paar Sachen sind da durchaus schon da. Andreas war da vor Geldpirat noch? Ja, Lothar, im Endeffekt wollte ich fast dasselbe sagen. Wenn wir jetzt reingucken und sagen, das, was im Patch steht, sehen wir als Grundversorgung. Also die Buchhaltung, die Versicherung, die Bundes-IT, die Mitgliederverwaltung, das Sage, Wirtschaftsprüfer, P-Shop und Bundespresse. Dann haben wir dann fehlen uns belastbare Zahlen für die Bundespresse, es fehlt uns noch ein Konzept für den P-Shop und es fehlt uns das aus der Bundes-IT. Von allen anderen sind die Zahlen da. Loda hat das für die Buchhaltung gemacht, also mit den Gehältern und den Sage-Kosten im Endeffekt. Stefanie für die Mitgliederverwaltung hat ihr Konzept vorgelegt. Die Versicherungen sind die Zahlen auch da von Lothar. Über das können wir heute reden. Was fehlt, ist halt IT, die Bundespresse und der P-Shop. Und da müssen wir halt jetzt sagen heute, okay, bis dahin liefert ihr ab. Und die zuständigen Vorstände sind dafür verantwortlich. Also, ich weiß nicht, wer jetzt ganz alleine die Bundespresse macht, ob das bloß Seco macht oder Adi Bolkevs mit. IT ist Christoph. So, und die müssen dann halt bis zum nächsten Termin liefern. Ansonsten haben sie ein Problem. Und zwar ein gewaltiges, dann kriegen sie nämlich keinen Zaster. Ende. Klaus? Ja, also das ist genau das, wo ich auch anschließen möchte. Ich glaube, wir sollten heute versuchen, einen Termin festzulegen, bis zu dem aus diesen genannten Bereichen Zahlen vorgelegt sein müssen. Manche sind ja geschehen, das hat Andi ja gerade gesagt. Da haben wir konkrete Zahlen, die müssen wir dann nicht eins zu eins übernehmen, weil wir haben eine Grundlage, über die man diskutieren kann. Wenn für einen bestimmten Bereich, ich sage jetzt mal Presse oder Bundes-IT, keine konkreten, detaillierten Zahlen vorliegen, denn eine Zahl zu nennen, 40.000 Euro für die Bundes-IT, ist keine Zahl, damit kann man nicht arbeiten. Wenn da keine konkreten Zahlen bis zu diesem bestimmten Termin vorgelegt werden, den wir heute festlegen sollten, dann ist das einfach gestorben. Dann ist es eben in diesem Jahr nicht drin in der Grundversorgung, ganz einfach. Dann, da stimme ich mit Andi völlig überein. Da sollte jetzt wirklich mal auf den Nagel draufgehauen werden. Den Termin bitte jetzt festlegen, heute. Ich werde nachher mich ausklinken müssen, da muss dann Dorle wieder übernehmen, weil ich heute nicht beliebig viel Zeit habe. Aber das wäre mir wichtig, dass wir diesen Termin jetzt festnageln. Michael? Ja, Ja, dem stimme ich voll und ganz zu. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Wenn wir schon Geschäftsbereichverantwortliche namentlich nennen können, dann würde ich die schon mal auch jetzt irgendwo hinschreiben. Ich suche gerade den Link raus. Schade, ist nicht mit einzelnen Abschnitten, aber das Gesamt erstmal. Vielleicht können wir tatsächlich auch noch mal darüber sprechen, wie detailliert diese Zahlen sein wollen. Klaus hat es jetzt nur so angedeutet, ne? Bundes-IT habe ich jetzt die Zahl ja nicht vor Augen, ja. Aber vielleicht müssen wir dann tatsächlich sagen, wie weit sie die aufschlüsseln müssen. Naja, die Dinge, die am Leben erhalten werden sollen. Wenn ich für die Bundes-IT nur eine einzige Zahl bekomme und die nicht argumentieren kann, dann ist die Bundes-IT komplett gestorben. Wenn ich aber sage, Bundes-IT besteht aus den und den Services, und bestimmte Services werden mit Zahlen hinterlegt, dann kann man über die diskutieren. Aber für die Services, für die keine Zahlen genannt werden, die werden dann eben nicht abgeschaltet, aber sie werden dann eben nicht aus der innerparteilichen Umverteilung finanziert. Genau, und das ist vielleicht auch die Antwort auf den Hinweis da gerade im Mumble-Chat. Ja, klar, wir hatten darum gebeten, dass die Zahlen bis heute vorgelegt werden. Stefanie ist die Einzige, die es gemacht hat. Nur, wir können ja jetzt nicht, was sollen wir denn machen? Ja, sollen wir sie übers Knie legen oder was? Klaus sagt, was wir machen. Klaus sagt völlig zu Recht, werden diese Zahlen nicht vorgelegt, so dass wir eine Entscheidung darüber treffen können, dann werden wir aus der Grundversorgung in 16 dafür kein Geld bereitstellen. Dann kann der Bund sich immer noch überlegen, ob er diese Dienstleistung aufrechterhalten will, aber dann muss er sich das Geld woanders suchen, jedenfalls nicht bei uns. Bis zum 15. Ne? Das läuft. Ja, ist richtig. Dann eine Listensitzung, ja. Was ist denn tatsächlich als Termin sinnvoll, um zu entscheiden, was aus der innerparteilichen Umverteilung herausgenommen werden soll? Grundsätzlich, das Zieldatum ist zwar Mitte Februar, da muss die Zahl dann endgültig feststehen, aber das reicht ja nicht, um zu planen, da muss ja vorausgeplant werden können. Was ist denn das Datum, wo wir diese Zahl festgelegt haben müssen, was aus der innerparteilichen Umverteilung herauszunehmen ist für die und die Punkte. Klaus, wann musst du deinen Haushaltsplan veröffentlichen? Doch nicht erst Mitte Februar. Du kannst doch nicht einen Haushaltsplan machen für deinen Landesverband Mitte Februar. Und was machst du im Januar? Lebst du da von Luft? Also wir müssten Ende Dezember ja mal einen Haushaltsplan fürs nächste Jahr fertig haben. Und da brauche ich halt auch die Zahlen, die ich dann aus dem Topf bekomme oder nicht bekomme. Also dieses November. Irgendwann im November möchte ich die Zahlen haben. Und ganz wichtig ist halt, wir haben Personalkosten. Überall in dem ganzen Budget sind die größten Posten die Personalkosten. Ich hätte gern mal gewusst, was die Leute eigentlich den ganzen Tag dafür tun. So, ganz knallauf hart. Ich weiß nicht, warum brauchen wir in der IT zum Beispiel jetzt zwei Stellen? Was machen die Leute? Für welche Aufgaben haben die? Und warum brauchen wir zwei? Warum brauchen wir nicht? Warum reicht nicht einer? Warum reicht nicht gar keiner? Alles Ehrenamtliche. Warum brauchen wir da zwei bezahlte Vollzeitstellen und was tun die für das Geld, was sie bekommen? Ich hätte jetzt gerne mal gewusst, was die machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wir bezahlen zwei Leute jetzt. Aber was für was wir die bezahlen, weiß ich nicht. Hagi? Ja, ähnlich bei uns. Der Plan muss so schnell wie möglich fertig werden. Unser Budgetplan für 2016. Wir haben Kommunalwahl im nächsten Jahr. Wir können eigentlich nicht erwarten. Also deswegen stimme ich da den Beteiligten zu. Wir brauchen jetzt verbindliche Zahlen und zumindest verbindliche Aussagen, wofür das Geld ist. Sonst ist das sehr schwer für mich zu argumentieren. Und Freifunk, wenn du mich meinst, ja, ich habe keine Ahnung, was IT-Admins oder was der Teufel tun müssen. Ich hätte es ja bloß mal gerne gewusst, warum. Wie gesagt, dann sollen sie uns doch mal erklären, was sie tun. Sie erklären es doch nicht. Sie sagen bloß, wir brauchen jetzt die Stellen und wir sind da und ihr müsst mit uns leben. Punkt. Also mein Vorschlag zu dem Termin ist, dass wir den wir in der letzten Sitzung gesagt haben, nämlich den 15. Zumindest nochmal abwarten. Spätestens dann müssen die entsprechenden Leute zumindest etwas sagen können. Zumindest auch, bis wann sie dann detaillierte Zahlen sagen können. Werdet ihr damit einverstanden? Sagst du doch mal bitte den Termin, den du gerade vorgeschlagen hast? 15. Oktober war derjenige, den wir in der letzten Sitzung anvisiert hatten. Dass wir uns da nochmal treffen, oder? Ja, treffen, das wird zu kurzfristig bis dahin, also wir haben 2 Wochen Sitzungsfrist, aber zumindest, dass wir den Leuten in Geschäftsbereiche bis dahin nochmal Zeit geben, zumindest etwas zu sagen. Aber dann nur einen Vorschlag. Dann machen wir es doch so, dass dass wir für die nächsten 2 Wochen einladen. Das wäre dann der 23. Und ab 16. haben wir die Zahlen vorliegen. Dann kann man sich nämlich auch darauf einarbeiten. Also ex auf haupt ist das immer ein bisschen schwierig, sage ich mal. Dass man sich selbst Gedanken darüber macht, über die man dann auch sprechen kann. Sich eventuell auch dann austauschen in der Richtung, in welche Richtung das gehen könnte. Und eine definitive Entscheidung avisieren auf Ende November. Jetzt in Bezug auf Andreas, was er gemeint hat. Ne? Dass man also vor Dezember, Anfang, erste Dezemberwoche, dass wir bis dahin wirklich eine Entscheidung haben, die in die Richtung geht, wie geht es nächstes Jahr weiter. Hagi, du hattest eben, glaube ich, versucht, was zu sagen. Ja, hatte ich richtig. Wenn wir die Zahlen jetzt am 16. verbindlich geliefert bekommen, hat sich mir gerade so die Frage gestellt, ob sich die ganze Diskussion nicht dann irgendwie für heute erledigt. Das macht das Ganze doch ziemlich obsolet. Das war, das Gremium wollte am 15. die Zahlen hatten, aber schon vorher, also 3 Wochen nach der letzten Sitzung, sich treffen. Das war so der Konsens aus der letzten Sitzung, wenn ich mich richtig erinnere. Fossi, du hattest eine Wortmeldung? Ja, ich wollte nochmal wieder zurückkommen auf, also wenn wir das nächstes Mal sozusagen machen, ich sehe das Problem immer noch nicht nur bei der Bundes-IT, weil auch zum Beispiel, gut, das ist jetzt einfacher Bundesbuchhaltung, da haben wir jetzt vielleicht Lothar mit jemandem, der da genauere Informationen geben kann, da haben wir vielleicht auch alle mehr Ahnung, sage ich mal. Aber auch da stellen sich bei mir dieselben Fragen wie in der IT. Also wir haben da jetzt x Stellen sozusagen, was leisten die an Services? Und wir sind jetzt irgendwie dahin gekommen, dass wir diese ganzen Stellen haben, aber letztendlich ist es einfach faktisch so, dass wir uns die vermutlich in Zukunft nicht mehr leisten können. Und dann müssen wir jetzt auch mal gucken, wie wir da wieder wegkommen. In dem Sinne, dass wir auch da, also ich bräuchte eigentlich, bevor ich sagen kann, ja, irgendwie, ich finde irgendwie x 1000 Euro für die Bundesbuchhaltung eine gute Zahl, bräuchte ich auch da detailliertere Informationen mit welchen Service kann man mit wie viel Manpower machen und wie viel kann man dann halt sozusagen, welche Services sind wie teuer sozusagen, wie brauchen wie viel Zeit. Und das ist nicht nur bei der Bundes-IT so, sondern das ist für mich auch bei der Bundesbuchhaltung so. Ich kann der Bundesbuchhaltung nur dann Geld geben sozusagen, wenn sie für mich Sachen übernimmt, die ich sonst selber machen müsste, wo es für mich teurer wäre, ne? Da sage ich nur ganz kurz dazu, bevor wir Wortmeldungen weitergehen. Ich hatte ja schon mal die Sachen, die die Bundesbuchhaltung bundesweit macht, aufgelistet. Kann ich eventuell versuchen, nochmal ein bisschen mehr an Vergleichswerte dazu rauszukriegen. Dann war Steven und danach Michael. Steven? Also ich wollte nur vielleicht nochmal kurz die Anmerkung geben, dass wir heute den 9. Oktober haben, wir jetzt eine Frist setzen wollen bis zum 16. Oktober. Okay, wir haben gesagt, bis zum 15. sollen die Zahlen vorliegen. Jedoch, wenn man jetzt ein klein bisschen überlegt, kann ich mir nicht vorstellen, wenn die Bundes-IT, was vielleicht nicht ganz so einfach ist, da Zahlen vorzulegen, bis heute noch nichts hat, dann werden die es auch nicht bis zum 16. schaffen. Vielleicht sollten wir diese Frist ein bisschen verlängern und nicht bis zum 16. Oktober darauf bestehen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ja, sage ich dann gleich noch was dazu. Erstmal die Wortmeldung weiter. Der Michael war dran. Also wenn du jetzt mich meinst, ich habe mich jetzt nicht gemeldet. Es hat sich ein SAJ77 gemeldet. Ach so, das war nur ein Ja von dir. Okay, dann war der Steffen dran. Ja, ich wollte auch mal gerade sagen, 3 Punkte für mich. Einmal wegen dem Protokoll, was ich gerade vorher ganz gut fand, den Einwand, die Landesschatzmeister müssen im Haushalt zum Ende des Jahres vorstellen fürs nächste Jahr. Und hier steht drin in Zeile 69, bis 2016 muss unsere Entscheidung getroffen sein, ob wir da vielleicht nochmal dran gucken. Und dann eben der zweite und der dritte Punkt wäre für mich einmal zweitens nochmal in die Geschäftsbereiche, ein Hinweis, was wir denn genau von denen haben wollen. Nicht nur einfach nur, ja, wir wollen eure Zahlen, vielleicht mal, damit wir ganz genau nochmal detailliert für die sagen, die Zahlen wollen wir haben, die brauchen wir, um zu arbeiten und liefert uns das bitte bis zum, und das ist dann drittens, die Frist bis zum 16. finde ich kurz, die würde ich vielleicht hochsetzen bis zum in die Kalenderwoche danach reinzusetzen, auf den 22., 23. und dass wir uns dann in der Woche zum 30. hin oder 29. 20. hin dann treffen. Wäre mir ehrlich gesagt ein anderer Tag lieber. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ja, ich würde da ein bisschen mehr Vorgaben machen und ein bisschen nochmal Zeit geben, dass wir dann beim nächsten adäquat arbeiten können. Jetzt ich zu dem Termin. Ich hatte ja gesagt, wir warten erstmal ab, was bis dahin kommt. Und nicht schon gleich die nächste Sitzung dann da terminieren, weil es kann durchaus sein, dass da jemand kommt mit, der braucht noch ein bisschen mehr Zeit und darauf müssen wir natürlich entsprechend reagieren können. Und ja, es sollte ein bisschen genauer definiert werden, was die Erwartungen sind, damit dort gleich in die richtige Richtung gearbeitet wird beim Zahlenlesen. Na gut, das ist im Endeffekt, ist es der, wie soll ich sagen, die Kostenstelle pro Service und der jeweilige Verwaltungsaufwand in Stunden. Und also wenn du sagst, du hast einen PEPT und der hat Traffic XY, das kostet ja Z und dafür brauche ich in der Woche 5 Stunden. Das sind die 3-4 Punkte, die sie im Endeffekt reinschreiben sollten. Wer schreibt denn da gerade im Protokoll? Du? Nein, das bin ich nicht. Das was soll damit Design sein? Mit was? Ja, was heißt das, erwartete Zahlenkostenstelle pro Service? Ich habe gerade das aufgenommen, was eben gesagt worden ist, mal hingeschrieben, weil ich ja eben gesagt habe, wir sollten mal Erwartungen definieren. Die können wir noch genauer machen. In den Budgets jetzt, also in den Zahlen, die uns die Geschäftsbereiche vorlegen sollen, oder was? Genau. Ja, um das nochmal anzuknüpfen, sozusagen, genau, Kostenstelle pro Service ist halt wichtig. Es hilft halt nicht, irgendwie zu sagen, wo könnt ihr sparen, weil das ist die falsche Richtung. Also so wird niemand darauf kommen, wie er was sparen kann, sozusagen, sondern wir müssen halt sozusagen dahin kommen, dass wir eine Positivliste haben von Dingen, die wir in die Grundversorgung nehmen können. Okay, was momentan im Protokollpad steht, sind erwartete Zahlen, Geschäftsbereichglieder nach Kostenstelle pro Service und Stundenaufwand. Also sprich, ich interpretiere es jetzt mal so als direkt zuzuordnende Kosten, gegebenenfalls Anteilkosten an Sachen, die man nicht direkt aufsplitten kann und den Stundenaufwand an Personal. Ist da Einigkeit, dass das erwartet wird? Schweigen durch Zustimmung, umgekehrt. Naja, es ist, das wird schon sehr detailliert, ne? Aber ich würde sagen, wir lassen es mal so stehen und geben das an die Geschäftsbereiche so weiter. Das wird zum Beispiel in der Bundesbuchhaltung sehr einfach sein. Das könnte man wahrscheinlich sogar in der IT relativ einfach machen. Für andere Bereiche stelle ich es mir eher schwierig vor. Aber lass es uns fordern und dann sehen wir ja, was wir kriegen. Ja, Martin, ist sowieso niemand dran im Reden. Ja, also ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon angedeutet. Also ich kann, Posse hat das, glaube ich, gesagt. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass ein Landesverband oder ein Schatzmeister an das Landesverband argumentieren muss, warum er jetzt so und so viel Prozent von dem ihm eigentlich zustehenden Anteil abgeben muss. Und auch nur so kann ich wirklich nachvollziehen, was er hier eigentlich macht. Allerdings ist es wirklich so, also wir sind jetzt hier, also wenn wir das wirklich so tun, wie sich das jetzt für mich anfühlt, sind wir der erweiterte Bundesvorstand. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das eigentlich die Intention dieses Schatzmeisterclubs war. Also eigentlich, oder nochmal, um das positiv zu formulieren, für mich wäre es klarer, wir sagen, okay, die 15% reichen nicht, das sehen wir irgendwie, das ist halt so, und wir geben jetzt eben 50% dieses Länderfinanzausgleiches einfach an den Bundesvorstand. Und der hat doch eigentlich die Kompetenz, und dafür wurde er auch gewählt, zu entscheiden, wie er dieses Geld sinnvoll ausgibt. Also, und das fehlt mir irgendwie total, dass wir da dieses, also wir reißen da Kompetenzen an uns, die uns eigentlich nicht zustehen, meiner Meinung nach. Klaus? Also diese Kompetenzen stehen uns zu, weil sie jetzt in der Satzung stehen. Der Bundesparteitag hat so entschieden, dass wir diese Kompetenz haben. Und die Idee dahinter ist ja, und bitte behalte das immer im Hinterkopf, es geht hier ausschließlich und nur um Dienste und Leistungen und Dinge, die für die Partei als Ganzes gelten, nicht für den Bundesverband als solchen. heute aber oder bislang vom Bundesverband alleine bezahlt werden müssen. Und natürlich macht es Sinn zu sagen, alles, was nicht mit einem einzelnen Verband zu tun hat, sondern was der Partei als Ganzes zugutekommt und jedem Einzelnen in der Partei zugutekommt, jeder einzelnen Gliederung zugutekommt, dass das auch gemeinsam entschieden wird. Denn es muss ja, irgendwo ist es immer unser gemeinsames Geld, das dafür aufgewandt werden soll. Warum soll dann nur ein Bundesverband alleine oder Bundesvorstand alleine entscheiden? Das ist genau die Idee dieses Schatzmeisterclubs, dass wir uns gemeinsam hinsetzen und gemeinsam verantwortlich entscheiden, was für die Partei als Ganzes gebraucht wird und aus diesen Mitteln als Ganzes auch bezahlt werden soll. Insofern ist alles, was da an Ideen, und ich sehe es auch durchaus bei dem, was Stefanie vorgelegt hat, da sind auch Dinge dabei, wo ich sagen würde, nein, das ist schon durchaus eher Sache des Bundesverbandes und nicht Sache der Landesverbände. Alles, was nicht ganz klar für die Partei als Ganzes gedacht werden muss, hat in dieser Diskussion nichts zu suchen. Hier dürfen nur die Dinge diskutiert werden, wo man sagen kann, das ist gar nicht einzusehen, dass der Bundesverband alleine sich darum zu kümmern hat. Ernst? Ja, ich würde das eigentlich nur erweitern und so. Es soll natürlich auch gerade die Services, die eben auf Bundesebene bereitgestellt werden und teilweise dann auf Landes- und auf Kreisebene nochmal aufgestellt werden, auch die Akzeptanz erhöhen, dass man sagt, okay, wir lagern unsere Fixkosten, die wir im Land oder im Kreis haben, dann eben auf die Kapazität des Bundes um. Dann haben wir eine Win-Win-Situation. Das ist eigentlich so ein Hintergedanke. Es ist natürlich immer schwierig, die auf einer gemeinsamen Informationsebene zu stehen. Aber ich muss nochmal darauf hinweisen, das, was Klaus gerade gesagt hat, ist jetzt eigentlich für uns die Richtschnur in die Zukunft. Wir sind satzungsmäßig verankert. Es steht in der Satzung klar drin, dass wir diese Entscheidungen zu treffen haben. Und der Bund wird an dieser Stelle ja auch entlastet. Ja, und es ist eben einfach so, dass das Geld, das ja viel weniger sein wird in den, nicht nur im nächsten Jahr, noch schlimmer ja im übernächsten Jahr. Ja, und dass da einfach Entscheidungskompetenz auf mehrere Schultern verteilt wird. Und das ist jetzt einfach so. Das steht in der Satzung drin. Dem können wir uns jetzt stellen, oder wir können weiter Grundsatzdiskussionen führen. So, da gibt's anscheinend keine Wortmeldung dazu. Also wie wollen wir jetzt konkret vorgehen? Es gibt ja jetzt schon diese eine Strukturierung, wo schon ein bisschen was drinsteht. Ganz klar, Bundes-IT muss entsprechend detailliert auf die Services runtergebrochen werden. Für Bundespresse steht so gut wie nichts da. Wie sieht das bei den anderen aus? Wo hättet ihr gern mehr Details, in welche Richtung? Ja gut, dann Fossi hatte vor uns gesagt, er wollte halt gerne noch wissen, was die Angestellten der Bundesbuchhaltung machen. Aber ansonsten brauche ich und halt Gordons Konzept hätte ich dann gerne noch so. Und die anderen Sachen sind eigentlich unstrittig, weil es ist immer ein Punkt und halt Stefanis Konzept ist fertig. Wie gesagt, ich hätte gerne die Dinge, die wirklich nur aus einem Punkt bestehen oder zwei, die hätte ich gerne heute dann doch noch weg. Na gut, weg kriegen wir sie nicht, weil wir haben entsprechende Antragsfristen. Es kann natürlich dann gesagt werden, bei bestimmten Sachen ist Einigkeit, das können wir im Umlauf dann loslegen. Ist die Frage, wie die anderen dazu stehen. Antrag auf Meinungsbild in Bezug auf Versicherungen, das wäre ein Punkt, der ist für mich jetzt unstrittig. Es gibt einen Antrag auf Meinungsbild, Versicherung, das und ich gucke gerade mal, ich jetzt habe nochmal, was das genaue Höhe ist, 8.000 bis 9.000 Euro. Der konkrete Betrag ist abhängig von den Mitgliedern, die wir zum 31.12. in die Versicherung melden, und dann kommt die Rechnung dazu. Gibt es, das war eben das Meinungsbild, inwieweit das unstrittig ist. Ich formuliere das Meinungsbild mal so, weil Abstimmung ist ja noch nicht darüber, sondern einfach nur, inwieweit das unstrittig ist, dass das dazugehört. Akamir? Das gehört dazu. Andreas? Dazu. Ernst? Ja. Fossi? Ich muss mal pauschal Nein sagen. Klaus? Soweit das Versicherungen sind, die alle betreffen, bin ich auf jeden Fall dafür, dass das dazugehört. Wenn das Versicherung zum Beispiel nur speziell für eine Bundesgeschäftsstelle wäre, wäre ich dagegen. Aber Dinge, die jeden einzelnen Piraten und jede einzelne Gliederung betreffen, auf jeden Fall ja. Dazu, das, was dort steht, ist ausschließlich die Haftpflichtversicherung, die parteiweit gilt. Hagi? Ich enthalte mich. Jeanette? Ich schließe mich Klaus an. Ich gehe davon aus, also ich bin dafür, dass das unstrittig ist, dass dazugehört. Martin? Ja, gehört dazu. Michael? Ich bin auch dafür. Das ist hier übrigens keine Abstimmung, das ist nur ein Meinungsbild, Leute. Korrekt, ja, das habe ich ja gesagt. Das ist nur ein Meinungsbild, wie weit das unstrittig ist. Das ist definitiv keine Abstimmung, die verbindlich ist. Steffen? Ändert nichts daran, dass mir das zu schwammig ist. Dafür. Steven? Ich schließe mich Klaus an. Bernd? Dazu. Also das Meinungsbild ist stark positiv. Dann dasselbe für den Wirtschaftsprüfer. Okay, es gibt ein zweites Anfrage auf Meinungsbild. Inwieweit sind die Kosten des Wirtschaftsprüfers zur Grundversorgung? Da möchte ich halt erwähnen, das haben wir bisher auf so gehandhabt auch rechnerisch. Nur halt, dass es dann per Einzelrechnung war, aber wir haben es so gehandhabt. Wie weit soll das jetzt umgestellt? Es ist unstrittig, dass das insgesamt zur Grundversorgung gehört und damit so weitergeführt wird. Akamir? Gehört dazu. Andreas? Dazu. Ernst? Dazu. Possi? Nein, aus Gründen. Klaus? Ohne Wirtschaftsprüfer keine Parteienfinanzierung, von der profitieren wir alle, also unbedingt dafür. Aki? Unbedingt dafür. Jeanette? Dafür. Ich sage auch dafür. Martin? Das gehört dazu. Michael? Dafür. Steffen? Dafür. Steven? Dafür. Bernd? Dazu. Also auch hier stark positiv das Meinungsbild. Navigo, das hatte ich gemeint, es ist bisher so gemacht worden, dass wir das entsprechend so in der Richtung weiter belastet haben vom Bund aus, wie das jetzt dann auch mit der Grundversorgung rechnerisch sein wird. Das heißt, dass wenn das dann tatsächlich zur Entscheidung so kommt, bedeutet das, dass die bisherige Regelung verbindlich festgeschrieben ist. Also tatsächlich waren ja die Kosten für den Wirtschaftsprüfer quasi die Blaupause für diese ganze Idee. Ja, genau. Fossi? Also um mich vielleicht nochmal inhaltlich sozusagen, natürlich bin ich inhaltlich da voll bei euch. Ich halte das aber für keine sinnvolle Abstimmung, weil das ein Meinungsbild ist über, wollen wir Dinge genauso machen, wie wir es auch bis jetzt schon gemacht haben und es Grundversorgung nennen. So, damit ist nichts gewonnen und deswegen finde ich so eine Umfrage sinnfrei. Naja, es ist insofern etwas gewonnen, als dass sich die ganzen Fragestellungen halt auf die anderen Punkte fokussiert. Wir werden dann über diese Punkte nicht mehr groß diskutieren müssen, wenn es dann mal zur Entscheidung kommt. Genau, das ist einfach das ist halt einfach ein Meinungsfindungsprozess. Also ich finde das jetzt nicht schädlich. Ja, ob es sinnvoll ist oder ob es notwendig war, weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Aber im Sinne einer Meinungsbildung ist es dann schon sinnvoll, mal die Stimme aller zu hören. Ja, aber stellt sich natürlich sofort wieder die Frage, wie gehen wir jetzt strukturiert weiter vor? Ja, wir haben ja die Diskussion nicht zu Ende geführt mit diesem Termin. Vielleicht wäre es doch tatsächlich sinnvoll zu sagen, wann wir uns denn, wenn denn bis 15. diese Budgets vorliegen oder eben die nicht, ja, dass wir dann einfach Zeit haben, uns darüber auch Gedanken zu machen, oder? Also nur mal so, was passiert denn, wenn die Zahlen nicht vorliegen? Naja, liest doch im Protokoll. Das hat Klaus klar gesagt. Die Konsequenz heißt, dann muss der Bufo entscheiden, ob er diese Dienstleistung weiter bereitstellen will und ob er einen anderen Weg, nämlich aus seinen Mitteln herausfindet. Vielleicht ist das auch noch nicht klar gesagt worden. Der Bufo wird ja auch in Zukunft über eigene Mittel verfügen. Das heißt ja nicht, dass wir den Bundeshaushalt jetzt übernehmen, sondern wir übernehmen ihn nur in Teilen. Ja, und liegen diese Zahlen nicht vor, dann werden sie aus unseren Mitteln keine Gelder bekommen. Mal eine Verfahrensfrage. Ja. Wenn wir jetzt heute einen Termin nennen, wo wir sagen, das ist die Bedingung, wenn bis dahin die Zahlen für einen bestimmten Service, sage ich jetzt mal, nicht genannt werden, dann wird darüber eben auch nicht entschieden werden. Sprich, dann wird das aus der innerparteilichen Umverteilung nicht finanziert werden können. Können wir das heute so machen, ohne dass ein Antrag gestellt worden ist, ohne dass wir darüber abstimmen? Können wir das verfahrenstechnisch so machen? Oder reicht das tatsächlich, dass wir sagen, dass, na gut, wir haben heute nur das Mittel des Meinungsbildes. Aber es sind doch sehr viele anwesend, also wir sind doch die überwiegende Mehrheit der Landesschatzmeister. Ich denke schon, dass ein solches Meinungsbild denjenigen gegenüber, von denen wir diese Zahlen jetzt einigermaßen ultimativ verlangen, eigentlich auch reichen müsste, oder? Also dazu ganz kurz, es ist zwar keine Abstimmung, die hier heute gemacht wird, weil wir entsprechend keine Anträge fristgerecht haben. Aber wenn natürlich die Mitglieder dieses Gremiums per Meinungsbild sagen, dass eine Zustimmung nur erfolgt, wenn dieses und jenes vorliegt, dann ist das natürlich schon mal ein Hinweis, wie eine Abstimmung laufen würde. Korrekt, und insofern verbindlich genug für heute. Ich würde mich dann offen gestanden auch gerne ausklinken, weil ich nicht mehr Zeit habe, und dann Dorle bitten, meinen Platz wieder einzunehmen. Und einfach ganz kurz als abschließendes Wort, ich wäre sehr dafür, dass, was vorhin schon gesagt worden ist, spätestens bis Ende November an diesem Punkt zu sein, sodass also irgendwann spätestens in der letzten Novemberwoche die Entscheidung getroffen wird, was wird zu wie viel, zu welchen Beträgen aus der innerparteilichen Umverteilung genommen. Den Termin einigermaßen vernünftig davor zu setzen, bis zu dem die Zahlen genannt werden. Und wie gesagt, wenn die Zahlen nicht kommen, dann ist es eben gestorben in diesem Jahr. Dann besteht ja nächstes Jahr wieder eine Chance. Das wäre meine Grundlinie. Ansonsten sind die Fragen, die ich von euch allen gehört habe, vernünftig. In dem Sinne bitte ich euch, da weiterzumachen und würde mich dann für heute verabschieden. Alles klar, dann wünsche ich dir einen schönen Abend und ich ziehe Dorle nach oben. Jo, danke, ciao. Tschüss. Wollen wir das, was Klaus vorgeschlagen hat, mit dem Meinungsbild und dann ein Signal nach draußen geben, formell durchziehen? Ich würde gerne kurz nochmal über die allgemeine Terminierung reden. Wenn wir das jetzt so machen, ist praktisch unser Plan, wenn ich das mal kurz skizziere, wenn wir Ende November fertig sein wollen, dass wir dann noch zwei Sitzungen machen in dieser großen Runde hier. Und zwar eine nächste, zu der wir die Zahlen haben, wo wir die einzelnen Zahlen und Services durchgehen, und eine zweite, bei der wir dann einen Haufen, also irgendjemand von uns, wie wer auch immer, einen Riesenhaufen Anträge stellt mit jedem einzelnen Posten oder auch größere Anträge oder irgendwelche Anträge, und wir dann einen Abstimmungsmarathon an der zweiten Session haben. Das ist das, was wir hier jetzt gerade skizzieren. Das wäre durchaus ein möglicher Weg, ja. Also ich sehe halt nicht, dass wir in der großen Runde sinnvoll zu Diskussionen über die einzelnen Detailpunkte kommen, in der Tiefe, in der wir sie brauchen, und verweise da nochmal wieder auf die Satzung und die GO, dass Leute vielleicht mal vorbereiten sollten, so Beauftragte oder sowas. Wir können natürlich Beauftragte zwar nicht in dieser Sitzung benennen, aber wir können sagen, dass wir, dass bestimmte Leute beauftragt werden sollen, einfach mal so als Diskussion, und das dann im Umlauf formell beschließen. Ist da der Wunsch dazu? Schloder, ich dachte, die Beauftragten wären extern. Wenn ich vor Sie richtig verstehe, kann mich ja gerne nochmal korrigieren. Meint er bestimmt eher, dass Leute Teil von uns sich die Budgetvorschläge der jeweiligen Geschäftsbereiche vornehmen, die durcharbeiten und dann in der Runde was dazu sagen? Dann brauchen wir nicht die Beauftragten nicht zu beschließen, weil wir sind es selber. Beauftragte können auch interne sein. Aber Darf ich kurz nochmal klären? Also ich glaube halt einfach nicht, dass wir in einer Riesenrunde sozusagen in dem Tempo, wie wir es brauchen, durch die Zahlen durchkommen. Deswegen haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt, wir hätten gerne Zahlen vorher. Und ich fürchte, das wird halt wieder nicht dazu führen, sozusagen, dass wir Zahlen, belastbare Zahlen vorher bekommen, die man vorher sinnvoll durcharbeiten kann. Ich möchte auch verhindern, dass nur drei Leute sozusagen die Zahlen bekommen und die dann sagen, ja, machen wir, Bundes-IT machen wir. Das wäre halt auch, das würde ich ja selber auch nicht wollen sozusagen. Aber Ich glaube, wir müssen einfach viel fokussierter an den Themen wirklich arbeiten und Leuten hinterherlaufen und in den Arsch treten sozusagen. Wenn das niemand tut, sehe ich nicht, dass alles mehr kommt als auf die letzte Sache, und dann werden wir halt einen Antragsmarathon haben. So. Und dann glaube ich nicht, dass wir fundiert da abstimmen können. Ich würde eins nach dem anderen machen. Also zum ersten Mal die detaillierten Zahlen da haben, und dann können sich immer noch zwei, drei dazu bereit erklären, dass sie dort in die Tiefe gehen. Ja, das würde ich jetzt vorschlagen. Und ich sehe auch nicht zwei, sondern eventuell drei Sitzungen. Und ja, die letzte wird dann heftig da. Fossi, wirf mal bitte einen Blick ins Protokoll. Habe ich deine Meinung so richtig wiedergegeben? Ab Zeile 85? Okay, wenn du suchst, Steffen, du hattest eine Wortmeldung. Ja, ich bin mal kurz ein bisschen in die Satzung reingegangen und habe da den Paragraph 23 gerade mit den Kompetenzen des Schatzmeisterclubs aufgemacht, wo dann auch die für uns genannten Beauftragten drin sind. Und theoretisch können wir doch das Ganze so machen, wie es da drin steht. Lasst uns schauen, dass wir Personen herbeiziehen, von mir aus für jeden Bereich, zwei, drei Leute, die für uns großartig fragwürdig sind. Da so guckt man, damit die beauftragt werden. Und die sollen dann auch die Tätigkeitsfelder analysieren, die Kostenstrukturen uns darlegen, Arbeitsprozesse uns darlegen. Da steht eigentlich alles drin, wenn ich mir das so durchlese. Warum arbeiten wir denn nicht so wie im Paragraph 23? Wir bräuchten wesentlich weniger Sachen hinterherrennen, sondern sie müssten uns vorgestellt werden. Und zwar von den Leuten, die wir sagen, drei Personen machen IT, drei Personen machen Mitgliederverwaltung, drei Personen machen Bundesbuchhaltung. Und dann haben wir das, die uns das vorstellen. Och, das kenne ich doch irgendwoher. Und in Kiel hatten wir auch gesagt, dass wir auch Leute aus unserem Gremium selbst heraus beauftragen können dazu, aber natürlich auch externe, ja. Natürlich, aber ich würde da auch eine gute Mischung plagen, und wenn wir das heute vielleicht auf den Weg bringen und dazu in den nächsten paar Wochen, was heißt paar Wochen, so viel Zeit haben wir ja eigentlich nicht mehr, aber damit das relativ zeitnah umsetzen, dass die Beauftragten auch die Möglichkeit haben zu arbeiten, ich denke, mehr Transparenz und mehr Sachen uns darzulegen und dann wirklich so Stück für Stück uns das vorstellen zu lassen, besser kann man, glaube ich, nicht arbeiten. Meinung dazu, insbesondere auch zu Personen, die gegebenenfalls beauftragt werden sollen? Wie weit besteht die Möglichkeit, das auszuschreiben mit einer relativ kurzen Bewerbungsfrist? Ich weiß nicht, das würde ich nicht machen. Wir können das, glaube ich, die Leute, die es aus unserem Kreis betrifft, da fragen wir einfach, wer Lust hat, sich um den einen oder anderen Bereich zu kümmern. Und vielleicht sollten wir als Maxime festlegen, dass wir uns jeweils einen von extern, aber dann machen wir halt Vorschläge, wen wir da, jeder kennt doch da irgendjemand, der vielleicht irgendeine besondere Expertise in einem der bestimmten Themen hat. Also wenn wir es dann von innen heraus machen und mit einem Anfang besteht, würde ich mich gern für die IT stellen, und ich überlege mir, ob ich dann über die Mailingliste mal jemanden bringe, der von extern kommen würde, oder wenn ihr jemanden dafür habt. Steffen hat gesagt, dass er gerne für die IT zuständig sein wird, um dort mal ein bisschen nachzubohren und das aufzubereiten. Gibt es Meinungen dazu? Entschuldige, jetzt habe ich bin halt leider doch nur Mann, ich kann nur eine Sache gleichzeitig. Wollen wir das jetzt schon festlegen oder wollen wir das in der nächsten Sitzung, wenn die Budgets vorliegen, festlegen? Mein Vorschlag dazu wäre, dass wir das jetzt grob besprechen und dann, bevor die Budgets festlegen, weil das ist ja auch mit von den Beauftragten dort entsprechend mitzuwirken, dass wir die Beauftragte dann im Umlauf beschließen, wenn hier Einigkeit besteht, dass eine bestimmte Person das machen soll. Ich würde mich gerne mehr ins Protokoll einklingen, aber ich habe gerade einen meiner zwei Söhne auf dem Schoß. Kannst du runter? Nein, das war ja jetzt kein Vorwurf. Ich habe nur eben tatsächlich nur mit einem halben Ohr zugehört. Also ist es jetzt so, also nicht in der nächsten Sitzung, sondern dass wir jetzt schon mal. Aber da sind wir ja wieder an dem Punkt, was sind denn die Bereiche der Grundversorgung? Entschuldigung, muss ich jetzt mal frech fragen. Für wen wollt ihr den Beauftragten ernennen? Wir haben den Bereich Bundesbuchhaltung, wir haben den Bereich Versicherung, wir haben den Bereich Bundes-IT, wir haben die Mitgliederverwaltung, wir haben den Wirtschaftsprüfer, den P-Shop und die Bundespresse. Wir nehmen PET GV 2016. Da war vorher der Tenor, das wären so die Bereiche, die wir uns vorstellen können. Ja, wenn es das abschließend sein soll, dann sollten wir vielleicht darüber ein Meinungsbild herstellen. Es war zumindest Konsens in der letzten Sitzung, dass das Ganze an dieser Struktur ausgerichtet werden soll. Und das kann ich mich auch erinnern, soweit. Letztendlich steht es ja auch zu jedem Thema frei, jetzt wenn jemand sagt, wir haben jetzt Kassenprüfertreffen als besonderen Bedarf und da haben ja alle was von, dann kann man dazu ja immer noch einen Antrag stellen, das ist ja unbenommen, aber für die Themen, die wir wissen, sollten wir vielleicht schon mal einen oder mehrere Beauftragte benennen. Also ich bin für Minimum 2 bis Maximum 3 Beauftragte. Einer alleine finde ich etwas schlecht. Also ich würde mich für das Thema Versicherung zur Verfügung stellen, weil ich in der Branche arbeite und da ein Angebot mal vielleicht auch einholen könnte, mir die Police anschauen könnte, was genau versichert ist und so weiter und so fort. Also dann wäre Steffen für IT, wo er sich gegebenenfalls auch Leute mit dazu holen will, Dorle für Versicherung. Gibt es sonst noch Vorschläge? Ich schlage Lothar für die Buchhaltung vor. Entschuldigung. Also Lothar, das ist jetzt ganz freundschaftlich gemeint und du weißt, dass das auch nicht gegen dich geht. Aber der Punkt ist, Lothar verantwortet die. Da kann er ja schlecht als Prüfer auftreten, oder? Ich meine, ich kann da zwar ein bisschen zu sagen, aber Michael hat das schon angesprochen, hat es ein bisschen Geschmäckle, wenn derjenige, der das Ganze verantwortet, auch derjenige ist, der sozusagen diesem Gremium neutral so ein bisschen berichten soll. Ich würde mich um die Buchhaltung kümmern. Das war Martin, ne? Ja, Rheinland-Pfalz. Ich meine, ich kann Martin natürlich zuarbeiten dann, aber wie gesagt, derjenige, der diesem Gremium drüber berichtet, einigermaßen neutral, sollte nicht der sein, das verantwortet. Da hat Michael durchaus recht und ich bin froh, wenn Martin da so ein bisschen mitmacht. Verständnisfrage. Wir schlagen jetzt vor, dass sich bestimmte Menschen um die Erbringung der Zahlenreihen praktisch kümmern. Und die Analyse dazu. Vor allem dann halt auch die Analyse, weil bringen müssen das natürlich Geschäftsbereiche, aber es geht auch um die Analyse und dann dem Gremium hier entsprechend zu berichten, was die Empfehlung ist. Okay. Also ich denke zwar trotzdem, dass das der zweite vom ersten Schritt ist, weil ich glaube, die Geschäftsbereiche sollten erstmal die Budgets vorlegen, aber das hindert uns ja nicht dran, jetzt schon mal Namen zu benennen. Naja, das Problem ist einfach ein zeitliches, weil wenn wir jetzt nicht benennen, wer sich damit vielleicht beschäftigen könnte, den können wir beim nächsten Mal nicht als Beauftragten beschließen und damit auch nicht beim übernächsten Mal über die Ergebnisse sozusagen irgendwie abstimmen. Also deswegen ist es einfach essentiell, dass wir jetzt Leute finden, oder? Wobei das Beschließen der Beauftragung würde ich dann, sofern hier in der Sitzung selbst nicht allzu viel Gegenworte zu kommen, im Umlauf anstoßen, damit das schneller geht. Okay, ich würde mich für den P-Shop melden. Also ich finde es schon wichtig, wenn wir da von unserer Seite aus zumindest Signal stellen, dass wir die Arbeit bringen und dass wir, weil wir verlangen Arbeit, wir verlangen Vorarbeit und das können wir zumindest machen, deswegen sollten wir da schnellstmöglich einen Knopf dran machen mit Namen und das dann per Umlauf beschließen. Also ich habe die stille Hoffnung, keinen Job abzubekommen, aber Vorschlag tue ich. Ich fand Andreas' Engagement ziemlich beeindruckend, also und ich würde ihn gerne auch als zweite Person sowohl beim P-Shop als auch bei der IT sehen. Andreas, was hältst du denn davon? Dann mache ich P-Shop. Gibt es sonst noch Vorschläge bzw. Einwendungen gegen die Personen? Also, bitte, ich halte mich zurück. Ich könnte mich noch der Buchhaltung anschließen. Wirtschaftsprüfer finde ich unkritisch. Also was will man da prüfen? Der Wirtschaftsprüfer kostet das, was er kostet, außer wir wechseln ihn. Von daher... Das war Buchhaltung, Steven, ja? Ja, hat es Steven so gesagt. Ja, genau, Buchhaltung. Und wenn gewünscht ist, also vom Fachlichen könnte ich auch mich ein bisschen mit dem Wirtschaftsprüfer beschäftigen, aber das finde ich eigentlich unkritisch. Zumal ich sagen kann, wenn man Wirtschaftsprüfer wechseln, die Preise, die ich so kenne für Einzelfirmen, die also nicht so strukturiert sind wie wir, sondern nur eine einzelne Firma, da würden wir mit dem Preis für unsere Komplexität nicht hinkommen. Ah ja, deswegen sage ich, wie gesagt, ich kenne mich ein bisschen aus und von daher weiß ich, dass man da vielleicht nicht wirklich Geld sparen kann. Ich würde noch den Bereich Presse mitbetreuen. Fossi, würdest du Presse mitmachen? Ja, wenn es Not tut. Naja, wenn ich die Zahlen, die Anforderungen sehe, ist Presse genauso ein Riesenpatzen dann nächstes Jahr gewünscht wie die IT. Also ja, das wäre schön. Das, wenn gewünscht, heißt das, du bist im Prinzip bereit dazu, Fossi? Jo. Aber wir sind uns jetzt schon grundsätzlich einig. Jetzt sage ich mal, Lothar schreibt noch mal eine ziemlich eindringliche Mail oder wer auch immer, aber ich denke, Lothar wäre da ganz gut, an die einzelnen Geschäftsbereichsverantwortlichen und weist noch mal darauf hin, dass ihre Budgets bis wann jetzt? 15. 15. war ja so dieser erste Termin, aber meines Erachtens sollte bis dahin zumindest mal ein bisschen was vorgelegt werden und wenn es nur ist, detailliert bekommen wir bis dann und dann hin. Naja, kommt dann sind wir doch mal konkret. Dann sagen wir, dass wir eigentlich erwarten bis 15. die Grobplanung der Budgets und bis 30. die Feinplanung. Vielleicht ist es tatsächlich in den einzelnen Geschäftsbereichen noch nicht wirklich angekommen, dass die sich hier gerade um Kopf und Kragen reden. Ja, vielleicht sollten wir ihnen einfach noch ein paar Wochen Zeit geben. Aber es ist ja nun mehrfach schon gesagt worden, wir diskutieren das seit dem Bundesverwaltungstreffen im März, dass wir das haben wollen. Und ich glaube, seit dem Bundesparteitag ist es eigentlich jedem Geschäftsbereichsverantwortlichen, ist gleich Bufo, klar, dass er jetzt hier was vorlegen muss. Steffi hat eine Vorlage hingelegt. Das kann man nochmal den Link geben und sagen, hier, guckt euch an, was Steffi gemacht hat. Macht es ähnlich. Ja, das war, und 30. ist dann einfach Deadline. Aber vielleicht sollte sich oder könnte sich noch jemand finden, der den Steffen bei der IT ein bisschen unterstützt, weil das ja doch wahrscheinlich der größte Button sein wird. Ich telefoniere gerade mit jemandem von außerhalb. Moment mal bitte. Das klingt sehr gut. Dorle, jetzt weiß ich nicht, inwieweit du in Bayern angebunden bist. Klaus, ist da nicht irgendeiner beauftragt worden von der Bayern IT auch, da mitzuhelfen? Ja, da müsstet ihr mit Klaus mal sprechen, beziehungsweise das macht ja der Wolfgang bei uns. Ja, das mache ich. Ich bin auch da. Er ist eh da heute. Ja, wäre es denn nicht sinnvoll, wenn Wolfgang da einfach mit in die Prüfung reingeht? Ja, also von meiner Seite gern. Können wir machen. Können wir dann auch gern nochmal drüber reden. Ich bin da ja im Prinzip eh schon seit Wochen lang dran. Ja, das wäre ganz praktisch, wenn du dann mit Steffen entsprechend zusammenarbeiten könntest, weil du da ja schon, wie du schon gesagt hast, schon ziemlich tief drin bist. Ja. Steffen, schreibst du mir irgendwie eine Mail, dass ich deine Kontaktdaten habe? Beziehungsweise hast du meine? Wahrscheinlich ist er gerade noch am Telefonieren. Und vielleicht findet sich auch noch jemand aus unserer Mitte, der sich etwas mit der Mitgliederverwaltung auskennt, der sich darum kümmern könnte. Ich habe jetzt gerade telefoniert und ich habe mit dem Septerra gesprochen. Der dürfte vielleicht einigen Personen bekannt sein. Mit dem arbeite ich gerne zusammen, dem vertraue ich auch. Den würde ich für die IT aus außerhalb noch vorschlagen. Bin ich auch da? Und der Wolfgang hatte gerade gesagt, dass er da auch gern mitmachen würde. Er hat ja ohnehin... Ich habe nicht gesagt, ich mache gern mit, aber ich mache es halt schon. Das ist für mich ein gern mitmachen. Ihr könnt es auch gerne zu zweit machen und ihr kriegt halt von mir die Infos, die ich habe. Drück mal drauf. Wegen mir auch ganz gerne. Aber wie gesagt, zu dritt finde ich das auch sinnvoll. Das IT ist zumindest ein sehr, sehr breites, gefächertes Ding. Und da sehe ich wirklich... was Partei angeht, wenn das so drinsteht, was da in der Satzung Paragraph 23 eben verankert ist, dann sind da auch politische Meinungen getroffen, gerade was PET und was Wiki angeht. Helft er mir nochmal, welcher Name war das bei IT? Dankeschön. Das ist ein ehemaliger Landesschatzmeister von Baden-Württemberg und der macht auch in der Bundesmitgliederverwaltung mit. Kannst du runter? Kennt vielleicht der eine oder andere von der Akkreditierung. Lothar, machst du Mitgliederverwaltung und Sage? Weil mit Sage kennst du dich halt am besten aus und wäre gut. Ich kann da mal gucken. Ich habe momentan halt ein bisschen Zeitproblem, weil der Rechenschaftsbericht einfach viel Zeit frisst. Aber ich kann versuchen, da ein bisschen mitzumachen. Aber es braucht jemand anders, der es hauptverantwortlich macht. Wie sieht's mit Schlumpf und Sven aus? Das ist dann wieder diejenigen, die das Ganze selbst machen, sollen dann neutral uns berichten, so ein bisschen. Okay, na, wenn wir sagen, mit gut Mitgliederverwaltung machen sie, aber sehe ich da wahrscheinlich, da brauchen wir halt jemanden, der sich wirklich mal gut auskennt und uns auch sagen kann, warum eventuell dieses Update oder doch nicht dieses Update, dann müssen wir halt das Sage mal trennen von der Mitgliederverwaltung. Andreas, bitte bedenke Folgendes. Es geht jetzt nicht darum, die Leute aus den einzelnen Bereichen da zu benennen, sondern die stehen ja für Fragen und Antworten. Die müssen ja laut Satzung für unsere Fragen zur Verantwortung stehen. Das heißt, die sind sowieso auf Zusammenarbeit angewiesen. Ja, das finde ich jetzt auch nicht so kritisch. Und ihr seht, jetzt hat sich Jeanette da gerade eingetragen. Wenn sich noch ein zweiter fände aus unserem Kreis, wäre es halt einfach super. Natürlich sind wir, ich will nur auf diesen Hinweis da im Chat nochmal achten. Natürlich sind wir Fachfremde. Wir sind die Landesschatzmeister. Und natürlich können wir die bis ins Detail nicht verstehen, warum vielleicht bestimmte Dinge gemacht werden müssen. Aber dann liegt es an denen, die es zu verantworten haben, uns die Sinnhaftigkeit zu erklären. So funktioniert doch jeder Geschäftsbetrieb. Anders geht's halt nicht. Wie willst du sonst eine Entscheidung treffen? Ja, wenn du nicht der Fachverantwortliche bist. Also ich kann es vergleichen mit dem Audit bei uns in der Firma. Da kamen TÜV-Prüfer zu uns oder bzw. Kontrolleure zu uns, die haben das dann entgegengenommen, was wir dann erklärt haben. Die kannten unsere Firmenstrukturen nicht. Und es ist im Prinzip das Gleiche, eine Darstellung zu haben noch für. Also ich würde mich schon freuen, wenn noch für Sage und Mitgliederverwaltung jemand mit drin ist. Also Grundlagenwissen habe ich. Ich habe schon mal in der Mitgliederverwaltung halt mitgearbeitet und Sage jetzt ja auch seit einem Jahr mitgearbeitet. Aber es wäre halt schön, wenn dann noch jemand mit reinkäme. Wobei jetzt alle, aber du auch natürlich, Jeanette, du jederzeit frei bist, wenn du noch jemanden nicht aus dieser Runde, der nicht verantwortlich oder der das zu verantworten hat, wenn du da noch jemand ansprichst und sagst, willst du mit mir da zusammen da reingucken, dann sind wir ja völlig frei zu sagen, okay, dann such dir halt noch einen zweiten. Okay, da habe ich schon jemanden im Blick. Das hört sich doch gut an. Nur fürs Protokoll und der Vollständigkeit halber. Wir wollen über diese jetzt hier genannten, damals in Berlin festgelegten Bereiche, keine weiteren Bereiche noch überprüfen oder mit hineinnehmen. Ja, ist das allgemeiner Konsens? Also ich würde das jetzt noch nicht so festlegen, weil es kann sich ja im Laufe des nächsten halben Jahres noch irgendwas ergeben, was dazu muss. Ich glaube, dass sich das erst mit der Zeit zeigen wird. Das ist ja befangen dessen, dass man nicht noch einen Antrag zu einem ganz anderen Thema stellen könnte. Also das ist jedem sowieso offen. Also jedem Antragsberechtigten. Ja, nee, keine Frage, sowas nicht gemeint. Vielleicht die Frage nochmal konkreter gestellt an Lothar. Aus deiner Sicht, Lothar, bei diesen Punktaufzählungen unterhalb der in Bereichen Grundversorgung, was ist mit den Geschäftsbereichen? War es nicht so, dass Marina Kassel beispielsweise mit bestimmten Geldern aus dem Bundesbudget finanziert wurde? In Marina Kassel wird der Besprechungsräume zumindest zum größten Teil und natürlich die Bundesteilnehmer, die Reisekosten werden daraus bezahlt. Ansonsten wird das ja anteilig an denen, was die Landesverbände dorthin schicken, mit den Übernachtungskosten, auch in der Jugendherberge, entsprechend weiter berechnet. Gäbe es denn aus deiner Bundessicht jetzt noch irgendetwas, wo du sagst, okay, lass es uns noch reinpacken oder machen wir es tatsächlich so, wie Fossi und Jeanette eben gesagt haben, dass es natürlich völlig frei ist, dass wir im Laufe der nächsten Zeit auch noch andere Punkte aufnehmen können. Wollen wir es dabei belassen, ja? Also meiner Ansicht nach sollten wir es dabei belassen, ja. Mir fällt gerade noch ein, weil er sagt, Marina Kassel, wie ist es ein Bundesparteitag? Das sind ja auch immer Kosten, die eigentlich jedes Jahr anfallen. Bin ich jetzt so ein bisschen in der Zwickmühle, weil einerseits bin ich natürlich Vertreter des Bundes und müsste sagen, ja, natürlich fällt das rein. Andererseits, jede Gliederung hat ihre Parteitage, die sie trägt. Du kannst dich ja da enthalten, Lothar. Ich hole jetzt die anderen. Ja, also was mir auffällt, sind so WGB, habe ich jetzt nicht gefunden, also wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Damit hätten wir auch den Faktor eventuelle Einnahmen oder Erhöhung der Parteienfinanzierung zumindest im Ansatz mit drin. Wollen wir das in PSHOP subsumieren? Machen wir WGB-PSHOP draus? Nein, es sind zwei verschiedene Stiefel, weil PSHOP ist ja ein Subventionsgebilde und WGB läuft eigentlich kostendeckend, so wie es berichtet wurde. Ja. Naja, gut, Lothar, sag mal einen Satz dazu. Der PSHOP ist Teil des WGB, ne? Für uns sind es im Prinzip zwei getrennte Sachen, aber der WGB selbst, also nach außen hin, in der Außendarstellung kann man natürlich nur einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, weil wir geben nur eine Umsatzsteuererklärung ab und haben eine Gewerbesteuer und so weiter. Für uns intern sind es zwei getrennte Sachen, wobei ja schon gesagt wurde, ist, der WGB selbst läuft kostendeckend. Von daher muss man den nicht unbedingt hier in die Grundversorgung irgendwie rein definieren. Ja, nur dann Widerspruch, weil wir sollten uns ja auch Gedanken machen, wie wir eventuell wieder positiven Wind in die Parteienfinanzierung bringen. Und über die Finanzstruktur wäre gerade der WGB da ein Ansatz. Das heißt, also ich persönlich hätte ihn schon gern drin. Ja, aber der WGB verursacht keine Kosten, weil von den Gewinnen, die die WGBs erzielen, die dort beantragt werden, gehen 50% an den Bund. Damit betreibt er alle Kosten inklusive die Buchhaltungskraft, die dahinter steht und das alles verbucht. Also es gibt für den WGB keine Kosten, die beim Bund anfallen. Und wir reden ja hier um Sachen, die beim Bund Kosten verursachen, besser gesagt. So, und der WGB verursacht keine Kosten. Das fällt dann wieder unter das Ding drunter, worüber wir dann reden müssen. Wie generieren wir Einnahmen? Und das heißt dann, wie bauen wir den WGB aus? Aber hier geht es erstmal darum, welche Sachen verursachen Kosten und wie viele von diesen Kosten übernehmen wir? Hagi? Du hast ein Wort? Ja, richtig. Ich wollte nur bekannt geben, dass ich mich in den nächsten 10 Minuten verabschieden werde. Ich muss gleich Erwerbstätigkeit nachgehen. Alles klar. Aber so mit dem, was so als Ansprechpartner oder Beauftragte da ist, hast du vermutlich keine Einwendung oder sowas, sodass man das als Umlaufbeschluss unkritisch stellen kann. Ich hätte mich schon gemeldet, wenn ich Einwände habe. Ich lausche euch angespannt. Ich sage immer nur das, nur was nötig ist. Also alles gut bisher, danke. Alles klar. Dann Fossi, du hattest eine Wortmeldung? Ja, zum Thema WPT, da tue ich mich dann halt auch schon mit Art und Umfang. Also ich sehe das auch als Aufgabe des Bundes. Der bekommt ja sowieso schon Geld. Das haben wir ja schon lange geregelt. Und Art und Umfang wären da sozusagen für mich irgendwie schon schwierig. Dann müssten wir sowas machen wie, wir tragen bis zu x Euro oder wir stellen bereit ein Euro für den BPT oder so. Das halte ich irgendwie nicht so richtig für zielführend. Dafür sozusagen jetzt Geld zu verplanen aus diesem Gremium heraus, da haben wir schon andere große Baustellen. Steffen? Ja, mit dem Bundesparteitag sehe ich das genauso. Und da lege ich eher beim Bund an und beim wirtschaftlichen Gesamtbetrieb. Das ist eine Einnahmesituation, keine Ausgabesituation. Auch hier sehe ich eher dann den Bundesverband als Verantwortlichen. Und ich würde es dann so belassen, dass wir das, was wir gesagt haben, wir lassen diese Posten, die im GV 2016 drin sind und jederzeit noch was vorschlagen können, weil sonst können wir die Diskussion noch mal weitere 3 Stunden führen und es wäre dann nicht mehr zielführend. Runter. Ja, Hagi, auch dir einen schönen Abend. So, haben wir damit im Prinzip einen Konsens erreicht, dass wir Beauftragten, die wir jetzt im Protokoll drin haben, den Umlauf formell beschließen und ansonsten uns erstmal auf das konzentrieren, was wir in Berlin als Punkte der Grundversorgung schon mal vorab vorgeschlagen hatten. Eigentlich möchte ich den GO-Nazi geben und darauf hinweisen, dass wir gar keine Umlaufbeschlüsse mehr haben. Also wir können das gerne im Umlauf irgendwie beschließen, aber wir sollten das auf jeden Fall auch formal korrekt beschließen, nämlich auf der nächsten Sitzung. Nach der Umlaufbeschlüsse rausgenommen? Ursprünglich waren sie ja drin, die Umlaufbeschlüsse. Nee, Fossi hat recht. Wir hatten sie umgeändert. Wir haben gesagt, wir stoßen die Beschlüsse in der Sitzung an und die Leute haben dann noch 2 Tage Zeit abzustimmen. Was ein Umlaufbeschluss ist. Wobei wir halt diese Sitzung keine Beschlüsse anstoßen können, weil da die entsprechende Vorlaufzeit notwendig ist. Korrekt, aber letztendlich ist es ja auch irgendwie wichtiger, dass wir uns einig sind und das beim nächsten Mal dann noch entsprechend beschließen. Das ist natürlich eine Variante. Wenn wir uns einig sind, können die Leute schon mal mit der Arbeit anfangen und entsprechend dann bei der nächsten Sitzung das formell beschließen, dass wir sagen, das sind die, die uns dann entsprechend auch Bericht erstatten. Ist das jetzt schon dann der Antrag, wenn ich jetzt ins Protokoll schreibe, die Beauftragten werden auf der nächsten Sitzung formell beschlossen? Ist das dann schon jetzt so? Das wird im Zweifel dann als Antrag nochmal ins Redmine reingestellt, damit es dann entsprechend der nächsten Sitzung angestoßen werden kann. Das muss ja dann. Und einzeln bitte. Sorry. Ja, einzeln, ja. Geht zwar wahrscheinlich schnell durch das Ganze, aber sollte trotzdem einzeln gemacht werden. Seid ihr damit einverstanden, dass wir das so machen, dass die Leute, also dass die wir jetzt vorgeschlagen haben, die sich selbst gemeldet haben, entsprechend schon mit der Arbeit anfangen, dass die da anfangen und wir das entsprechend in der nächsten Sitzung formell nochmal beschließen, dass das unsere Beauftragten sind, die dann auch Bericht erstatten? Ich möchte niemanden aufhalten. Also ich würde gerne nochmal, Possi, kannst du nochmal erklären, warum du sagst, dass wir keine Umlaufbeschlüsse haben? Weil in Paragraph 7 unser GO stand mal irgendwas von Umlaufbeschlüssen. Das steht da jetzt nicht mehr drin. Also gibt es nur Beschlüsse. Beschlüsse sind vorher einzureichen durch Anträge und zwar 2 Wochen vorher. Das haben wir hier nicht. Und da wir in 821 geschrieben haben, dass Beauftragte durch Beschluss ernannt werden, müssen wir das wohl ordentlich beschließen. Zu verwirrend oder zu... Ja, wenn man sich das so durchliest, zu klar. Ich habe leider auch gerade keine Lücke gefunden. Ich hätte das auch gerne jetzt schon gemacht, aber ich mach's lieber vor. Ja, dann bitte ich um Meinungsbild. Okay, das Meinungsbild, ich vermute mal, die Formulierung soll so sein, sollen wir das so machen, dass wir die Beauftragten im Prinzip informell mit der Arbeit beginnen lassen und dann auf der nächsten Sitzung formell beschließen, damit das Ganze dann entsprechend sauber ist. Das war der Meinungsbild? Genau, ich schreibe es gerade rein. Lest nochmal mit, ob ich das richtig schreibe. Ich habe das leider nicht verstanden. Sagst du es bitte nochmal? Ich glaube, das war jemand, der auf dem Schoß sitzt, oder? Ja, mein Sohn hat drauf gedrückt. Entschuldigung. Also, so wie ich es geschrieben habe, ab Zeile 101. Ich lese nochmal vor. Meinungsbild besteht einvernehmen über die Vorgehensweise, die Beauftragten informell mit der Arbeit heute beginnen zu lassen und dann formell auf der nächsten Sitzung zu beschließen. Akamir? Dafür. Andreas? Dafür. Dorle? Dafür. Ernst? Jo. Possi? Jo. Jeanette? Jo. Ich bin dafür. Martin? Dafür. Michael? Dafür. Steffen? Dafür. Steven? Ja. Bernd? Dafür. Okay. Meinungsbild 100% positiv. Ich denke mal, dass damit auch die Leute entsprechenden Rückhalt haben, dass sie dann auch wirklich als Beauftragte formell ernannt werden, sodass sie auch jetzt schon mit Arbeit loslegen können. Aber das heißt trotzdem, dass du morgen nochmal an die Geschäftsbereichverantwortlichen eine Mail schicken wirst, dass wir nun dringend darum bitten, die Budgetplanungen bis 15. vorzulegen, ja? Ja, und dann halt entsprechend auch gleich die Leute, die dort beauftragt werden sollen, die sich jetzt gemeldet haben, dass gleich der Kontakt hergestellt ist. Superb. Was meinst du? Ich habe dich gerade akustisch nicht verstanden. Superb. Ah ja. So, werden wir mit dem Punkt dann soweit durch heute? Möchte da noch jemand entsprechend was zu sagen, Anmerkungen machen? Also das heißt, wir treffen uns das nächste Mal am 23. Und wenn wir dann schon Punkte durchgearbeitet haben, beziehungsweise Geschäftsbereiche, dann reden wir dort auch klar drüber und treffen dort Entscheidungen. Oder habe ich das falsch verstanden? 23. würde bedeuten, dass heute die Einladung raus muss. Mir wäre es ganz lieb, wenn das nicht unbedingt immer Freitagabend ist. Dem würde ich mich ganz gern anschließen, weil zum Beispiel, wenn es der 23. wäre, hätte ich meine Kinder wieder. Also ideal für mich wäre zum Beispiel donnerstags oder mittwochs. Können wir die letzte Woche einfach nochmal dudeln? Also Oktoberwoche. Ja, Doodle über die letzte Oktoberwoche bin ich auch dafür, ja. Weil vorm 23. geht es ja auf keinen Fall. Und wenn 23. bei einigen Leuten Probleme bereitet, dann ist die Woche darauf irgendwo, wo das stattfinden soll. Lothar, machst du dann, schreibst du dann nochmal den Selektor rum an die Liste? Ja klar, gib einen neuen Selektor dann und den schreibe ich rum. Dankeschön. So, Protokoll ist jetzt auch an dem Punkt. Gibt es weitere Anmerkungen zu diesem Tagesordnungspunkt? Wo kommt denn dieser Link eigentlich mit der Geschäftsordnung her? Ich schiebe den jetzt immer weiter mit runter. Nee. Ich weiß, der war irgendwo weiter oben, oder? Ja, das war zu deiner Frage, wer für welchen Bereich verantwortlich ist. Da hatte ich den Link einfach mal mit reingeschickt. Darf ich ihn löschen? Okay. So, wenn dazu nichts weiter ist, dann können wir in der Tagesordnung weitermachen. Der nächste Punkt kann gestrichen werden. Das war Diskussion über Anträge, die in der Antragsbeschlussgeschäftsordnung eingegangen sind. Das sind keine eingegangen, daher gestrichen. Punkt Sonstiges, möchte da jemand etwas zu sagen? Punkt Sonstiges möchte niemand was sagen. Damit sind wir beim Ende der Sitzung. Ich bedanke mich bei allen für die Teilnahme, für das Einbringen, auch für die ganzen Zuhörer, für die Geduld und schließe hiermit die Sitzung. Und ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.